Berliner Glas, Schluss hier. Also von dem Lied möchte ich mal sagen. Wahrscheinlich nicht uncoolerit als Lied zu sagen, oder? Das ist die große Lord-Knut-Schule. Das ist die große Lord-Knut-Schule. Lied. Und das war ein Lied von der Gruppe... Teriyaki Boy. Von der Gruppe Teriyaki Boy. Boys. Josef? Na, Mensch, Meier, ist der Kopfhörer laut. Oh, warte, ich mich hier... Ah, ich hab gleich wieder das Gefühl, dass ich mich hier so anbrülle. Dabei will ich doch nicht mich anbrüllen, sondern den Hörer anbrüllen. Der jetzt hier auch noch total auf der faulen Haut, hinterm Ofen, in seinem Doppelstockbett ganz oben sitzt und sein Kuschelteddy da knutscht oder was. Das ist heute ein Unionstag. Die eine männliche Hälfte, naja, auf die ist geschissen, die kicken Fußball. Die andere Hälfte, ah, die sind jetzt bei Fanny von dann im Berliner Ensemble, wo ich gestern auch war. Und jetzt hab ich's hier mit Losern zu tun, oder? Ach du Schande, Mann! Oh. Nein, ist das wieder ein Ärger. Ach Gott. Ich glaube, ich nehme mir erstmal wieder mal ein bisschen Beifall, oder? Das finde ich. Warum macht der denn das jetzt hier wieder nicht? Scheiße, dann müssen wir hier die alle doch abfahren. Weiter. Mann, wo kommt denn der Beifall? Jetzt ist der Beifall ist ja weg. Meine Hallo, ihr. Nee. Jetzt kommt er. Liebe junge genau. Schlitten. Ja, super. Der Beifall gilt nur mir. Aber der ist aber auch dünnschissig. Vielleicht ist der nächste besser. Ja, ein bisschen. Ja, ich bin's. Ja, euer dufter Jugendradiomoderator. Ja, genau. Ja, richtig so. Ja. Ach, da fragt jemand, wie die Telefonnummer hier ist. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, das ist jetzt die Telefonnummer? Ah, nee, die verbraten wir jetzt nicht. Die soll mein süßes Geheimnis bleiben. Ach, Kinder. Ah, oh, das ist heute wieder so ein Tag, ey. Mann. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Warum hängt das jetzt nur links hier? Warum hängt das jetzt nur rechts hier? Ach, Kinder, ist das hier alles kompliziert. Naja, so. Ah ja, was wollte ich denn jetzt machen? Ach so, hier. Heute ganz alleine zu Hause gemacht. Eine schöne CD. Nur mit einem coolen Kings-Riff. So ein bisschen Sweetest Part of the Leaf mäßig. Wäre schon super, wenn sich jetzt eine Band fände, die das auch mal schön live eine Stunde durchspielt, aufnimmt, auf CD aufnimmt und dir herschickt. Das wäre großartig, oder? So, Kinder. Ich habe ja jetzt irgendwie ein bisschen darauf gehofft, dass die Leitungen, ich weiß nicht warum, dass die Leitungen hier wieder mal brechend voll sind. Aber heute soll gleich Licht der letzte auf, ey. Ihr wollt mal fertig machen, wa? Ah, so was machen wir denn jetzt hier? Ach Mensch. Ah. Wollt ihr jetzt mal hier durchhören, oder was? Das ist auch nicht so genau. Ich dachte mir, musikalisch ist schon mal klar heute. Vielleicht mal so ein bisschen, wenn wir ein bisschen funny spielen, oder? Oder mal kicken, wie das hier so aussieht. Als Maul. Scheiß Kunde. Tja. Ohne gerade am Mut, denkbar. Hallo? Beep, beep, beep, beep. Hallo. Hallo Kuttner. Hä? Hallo Kuttner, hier Michael. Ich wollte mal fragen, wann du wieder einen Videoschnipselvortrag machst. Morgen. Morgen? Um welche Uhrzeit? 80 Uhr. 80 Uhr? Geht ja nicht. Na, meinst du? Ja? Hab ich mich vertan. Sag doch mal. Ist nie lustig. Ey, willst du mir jetzt verarschen oder was? Ah, ich nie. Nee. Heul rum. Stress oder was? Aber sicher. ich komm gleich hin, wenn du mir das nicht sagst. Na, musst du machen. Naja, sag mir deine Hausnummer, dann komm ich hin. Hab ich vergessen? Ach, lass mir nur in Ruhe. Na, hau ab. Lass mir, ach nein, Kim. Sag doch mal. Würde ich gerne hinnehmen. Gegen 21 Uhr, oder? Nö. Hallo? Hä? Dreh durch. Hallo? Ah, klasse. Guck mal, spiel mal, sieht immer noch unsichtig. Hallo? Spiel mal das Lied richtig aus. Lass nicht irgendwelche Pansen quatschen, das ist ja nervig. Ach so, vielleicht so nicht. Tachchen, hallo. Ja, Tachchen. Tachchen. Ich will mal quatschen mit Herr Dr. Kuttner hier. Ja, na, ich auch. Na, warten. War ja eine Scheiße, Konsalik ist von Arsch. Was ist für ein Arsch? Alles von Arsch. Kann nicht wahr sein. Das dürfte wohl nicht wahr sein. Echt? Ist er nicht dran oder was? Was? Ist er nicht dran oder was? Warten hier mit Dr. Kuttner. Hier, extra aus Fürstenwalde hier, Icke. Ja, wer ist denn Icke? Na, Icke, Thomas aus Fürstenwalde. Ja, sag Thomas, ist der John. John, er ist doch von Arsch. Was ist für ein Arsch? Die Musik ist endlich weg da. Welche Musik? Fang mal an. Ich glaube, wir sind on air, Alter. Scheiße, ey. Ey, grüße Flo und Buggy. Grüß dich auch. Ja, echt? Und dann grüße ich auch Kalle. Kalle, grüß dich auch noch. Und Buggy auch. Oh, sehr schau. Nee, jetzt mal ehrlich. Jetzt mal Dr. Kuttner hier am Apparat. Ja, mach doch mal was, wisst ihr nicht. Na, was soll ich machen hier? Soll ich Konsalik vorlesen jetzt, oder? Ja, den Witz, oder? Ach, Mensch, ein Witz, Mann. Ich hier und immer sitze hier. Ich hab den Taschen so viele Witze erzählt. Ja, dann erzähl mir was traurig, das ist surreal. Was traurig? Ich muss morgen nach Berlin fahren. Na, das ist ja wirklich traurig. Und das scheiße, und ich hab Panik. Nee, lauf, lauf, nicht weiter, nicht weiter. Dann fass ich einfach zu heulen. Wie bitte? Ich sag nicht weiter erzählen, fang ich an zu heulen. Mir ist scheiße jetzt, echt. Ich hab keinen Bock. Ich will nicht nach Berlin, aber ich muss. Naja, man muss ja wohl, wa? Ja, ist irgendwie trotzdem scheiße. Ich bin schon schwer, kein Zug mehr gefahren. Du weißt, was dir passiert ist? Mir ist eine Zwiebel vom Tisch gerollt. Scheiße, ey. Und ich aber sowas nicht... von brutal, denn unter dem Schrank, ich hab dich nicht mehr freigekriegt. Ja, ist ja richtig, aber du musst auf die Weißbrote aufpassen, wenn die Erbsen kommen. Auf wen muss ich aufpassen? Die Weißbrote, wenn die Erbsen kommen. Ach so, ja. Ja, nee, mach ich. Auf jeden Fall. Echt? Das ist voll ein Arsch. Nur, du erzähl du was schön, jetzt doch noch gut nach hier. Ja, so, ich muss auch weiter, also. Bin ja hauen. Ja, tschüssi, ja. Grüße an die Wikinger. Alter. Juhu. Was geht? Vieles. Na, dann erzähl mal, Frettchen, Alter. Was soll ich denn erzählen? Ja, wirst du aus irgendeinem Grund angerufen haben, oder nicht? Aus Langeweile? Na, dann teil mir mal was mit, Alter. Kuttners Tag war scheiße. Erzähl dir mal was Feines. Hallo? Hallo? Wer bist du denn? Ja, wer bist du denn? Wer bist du? Ach, gleich wieder aufgelegt. Arm, arm. Lotte. Stell mir jemand Neues rein, Kuttner. Hallo? Hallo. Ja, hier ist Kunde. Ja, ja, ist richtig. Ja. Mhm. Okay. Okay. Ja. Und ja. Jetzt? Was machen wir jetzt? Na, wenn du Kunden bist, dann mach doch die Musik aus. Nö, die ist doch cool. Naja, aber... Na, jetzt ist er ja aus. Ja. Nee. Jetzt mach ich's wieder an. Hallo? Hallo? Wer ist denn da noch? Da ist ja keiner da, wa? Bei mir ist was klar. Hier ist ja. Ah, wer ist denn da? Wer bist du? Sag ich nicht. Nee, warum nicht? Das ist ein Geheimnis. Ich hab gehört, der Kühlsack hat den Unfall. Ich hab dich jetzt hier nicht abgesetzt. Hallo? Hallo? Ist noch jemand da? Hallöchen, ich bin's nochmal. Aha. Na? Was ist mit Kübelberg? Unfall? Tot? Nee, du bist irgendwie verletzt. Im Kopf ist ein paar Schnittwunden. Der hat doch immer was am Kopf schon gehabt. Was denn nur Schnittwunden? Ja, am Kopf und irgendwie in der Schulter und im Arm, irgendwas. Scheiße, wann ist im Internet irgendwas zu lesen darüber? Das weiß ich nicht, ich hab zu viel Text gelesen. Boah, Kübelberg, scheiße. Na gut, ist ja auch scheiße. Wie war dein Tag heute? Ja, war schon gut. Meiner war doof. Was ging ab? Ich hab Probleme mit meinem Stuhlgang zur Zeit. Mit was? Mit meinem Stuhlgang. Aha. Aber ich glaube, das interessiert dich, glaube ich, wieder, Kind. Nö. Nö. Guck mal, ich will ein Kind von dir. Kurz, warum hast du mich gerade rausgeschmissen? Darf schon wohl nicht wahr sein. Bianca, ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Hallo. Hallo. Hallo? Hallo, ist da jemand? Hallo. Ja, hier ist jemand. Ja, wer denn? Die Elise. Wer bitte? Elise. Elise. Aha. Und wo bist du gerade, Elise? Im Kinderzimmer? Na, wo bist du denn? Auf Toilette oder im Kinderzimmer? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hallo? Wer bist du denn? Ja, ich bin die Margarete. Margarete? Aha. Wer hat dir denn den Namen gegeben? Ich mir eben gerade selbst. Aha, also ein Pseudo. Genau. Ah, wo ist denn der Kuttner? Ach, wo ist denn der Kuttner? Der ist auf dem Mond wahrscheinlich. Aha. Na gut, dann melde ich mich später nochmal. Ja, richtig, mach mal. Ey, Kuttner, hat mich jetzt schon zweimal aufgehört. Hallo, Kuttner. Ja, hallo. Ja, hallo, die Margarete. Genau. Na? Mit wem habe ich die Ehre? Mit wem? Ja. Mit dem Penis. Mit wem? Mit dem Penis. Ach Gott. Da weiß ich jetzt gar nichts zu sagen. Kennst du keinen Penis? Was ist denn das? Ein Penis. Hallo. Hallo. Ja. Ja? Kuttner? Nein, ich bin nicht Kuttner. Kuttner, du Schlampe, komm ans Telefon. Das war wieder ein 12-Jähriger mit Stimmbruch. Kann mal irgendjemand was Interessantes erzählen, außer wie geht's und wo ist Kuttner? ich kann auch ein Lied singen. Ampel ist rot und dann ist sie wieder grün und da fährt ein Fahrradfahrer und da steht ein altes Ehepaar am Auto und hat gerade was im Kofferraum gepackt und jetzt stehen sie an der Tür, der Mann geht nochmal in den Kofferraum, jetzt steigen sie ein, sie fahren los und wohin fahren sie? Einfach so durch die Stadt, weil ihnen langweilig ist. Haben nichts Besseres zu tun heute. Oder sie haben ihr Kind besucht und fahren jetzt wieder nach Hause. Und der Fernsehturm blinkt, die Leuchtreklame leuchtet und draußen ist es kalt. Es sind nur einige Lichter an. Christian, ist nur Nutte. Ja, Christian. Christian verkauft sich auch jeden Tag. Hallo? Hallo? Hallo, wer ist denn da? Ja, ich. Du? Ich. Cool. Ich. Du bist aber ganz schön narzisstisch. Ja, meinst du? Ja. Ja, ich finde mich halt toll. Das du findest dich nicht gut, oder? Was? Du findest dich nicht gut. Nee. Nee, warum? Bist du hässlich und hast Pickel? Nee, ich bin hübsch und sehe gut aus. Und das naja, dann musst du dich doch auch eigentlich ganz gut finden, oder? Nee. Oder bist du traumatisiert? Ja, ich friss es gerade. Du frisst gerade. Und nachher gehst du schlafen mit vollem Bauch. Mhm. Super. Dann setzt richtig an. Und was war sonst halt noch so los? Sonst außer Essen und Toilette und so? Tschüss. Einkaufen? Nix? Einkaufen? Ja doch. Ich hab noch einen Job gekriegt. Einen Job? Als was denn? Als Barkeeper. Barkeeper? Mhm. Aha. Nicht schlecht, doch. Ja, trifft man bestimmt viele Leute. Mhm. Ja, aber ist auch meistens schlechte Luft, ne? Hm? Ist auch meistens schlechte Luft so. Ja, zu machen auch Schmerzen auf jeden Fall. Ja. In was für einer Bar? Hm? In was für einer Bar? In der Schwulenbar. Schwulenbar, ah, ja. Hallo, ist ganz lustig. Ja. Die kommen da nur Schwule hin oder auch andere? Ja, da kommen auch Tunden hin. Tunden? Mhm. Und sonst so? Also eine noch Frau so auch, Publikum? Eine Wo Frau ist denn die? In Kreuzberg oder was? Schöneberg, glaube ich. Schöneberg, ah. Genau. Ja. Was isst du gerade? Pommes. Pommes. Selbst gemacht? Lecker Pommes. Hast du selbst gemacht oder seid du? Ja, aus frischen Kartoffeln. Selbst gemacht aus frischen Kartoffeln? Mhm. Da bist du bestimmt deine Vorfahren aus... Amerika. Aus Tschechei oder so, oder Slowakei. Die machen das auch immer selbst. Nee, die kommen irgendwo aus Partei. Aha. Mhm. Ja, geht da gerade eine Frau mit zwei Hunden an der Leine? Auf so eine Frau mit zwei Hunden? Bin ich auch voll bescheuert, Hunde in der Großstadt. Wirklich, die kacken hier alles zu. Ja, ich bin's leider nur. Ja, ich weiß. Die selbsternannte Margarete. Wegen dir rufe ich doch an. Doch, ah, ja. Du sprechen oder was? Ja, dann frag mich doch was. Auf welche Straße guckst du denn mit den Großstadthunden? Ach, auf eine asphaltierte, überall Asphalt. Langweilig. Hier und da gucken ein paar Bäumchen raus. Und was ist dir so schön passiert heute? Oh, das ist mir auch. Außer Essen und weiß schon. Mir ist halt auch nicht so viel Schönes passiert. Das Schönste, was mir passiert ist, war die Sonne nur.

Nach dem schweren Erdbeben in Nordmarokko hat die Regierung zwei besonders betroffene Regionen zum Katastrophengebiet erklärt. UN-Generalsekretär Annan sagte Marokko Unterstützung zu. Bei den Beben sind bis zu 300 Menschen getötet worden, etwa 150 wurden verletzt. Vertreter von 55 Staaten haben auf der AIDS-Konferenz in Dublin eine gemeinsame Resolution verabschiedet. Damit soll der Kampf gegen die Immunschwächekrankheit vor allem in Osteuropa und Zentralasien verstärkt werden. Bis zum Jahr 2005 sollen vorrangig dort Medikamente an rund 100.000 HIV-Infizierte verteilt werden. Und zum Sport: in der Fußball-Champions League steht es zwischen Bayern München kurz vor Schluss gegen Real Madrid 1:1. Und der Verkehr auf Fritz, derzeit gibt es keine Meldungen. März ist Trumpf. Fritz präsentiert im März die Beatsteaks. Das Radiokonzert am 1. März live in den Fritz-Studios. The Offspring live am 4. März in der Columbia-Halle Berlin. Die Echo-Verleihungen 2004 am 6. März im ICC Berlin. Limp Bizkit live am 7. März in der Columbia-Halle Berlin. Und Shania Twain live am 20. März in der Max-Schmeling-Halle Berlin. März ist Trumpf. Und im Radio dreiste Musik. Fritz. So, Kinder, was soll ich da sagen? Oh, you yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, das mache ich gerne, mache ich ungerne. Ich würde sagen, wir hören erstmal und dann unterhalten wir uns mal. Ach, was denn jetzt? Die Luft ist dick und die Musik ist laut. Ach, schade. Ich würde jetzt ein paar schöne, alte... Ach, ist ja auch nicht schlecht. Hallo. Gleich, wir kommen gleich ins Gespräch. Ein paar schöne, alte, unbekannte, nicht so vertraute Funny-Songs hier heute mal zum Vortrage bringen. Das funktioniert zumindest mit der CD nicht. Naja, da kann man nichts machen, aber dann funktioniert's doch vermutlich mit der hier. Kaufe ich mir doch eine Geige, mal überlegen. Heute schaue ich mir den Himmel an, die vielen grauen Nuancen. Ich sehe den beiden Kätzchen zu, wie sie im Märzwind tanzen. Die vielen bunten Fahrzeuge, sie klingen so vertraut. Und all die Häuser ringsumher, sie stehen so festgebaut. Das alles tut mir gut, das war nicht immer so. Mein Gott, war ich verdorben, was war ich früher roh. Es gab mal eine Zeit, da fand ich Pulp Fiction klasse. Das kann ich heute gar nicht mehr verstehen. Ich glaube, ich bin mittlerweile anders als die Masse. Ich möchte keinen Mörderfilm mehr sehen, nie mehr sehen. Ich möchte keinen Mörderfilm mehr sehen. Auch ich war schrecklich abgestumpft, auch durch die Medien. Ich wusste zwar, was schlimm war, aber ich sah gerne hin. Auch bei brutalsten Szenen habe ich schon mal gelacht. Das Unglück von New York hat mich sensibel gemacht. Das hat mir gut getan, das wurde allerhöchste Zeit. Ich habe jetzt ein anderes Gefühl für Wirklichkeit. Doch es gab mal eine Zeit, da fand ich Pulp Fiction klasse. Das kann ich heute gar nicht mehr verstehen. Ich glaube, ich bin mittlerweile anders als die Masse. Ich möchte keinen Mörderfilm mehr sehen, nie mehr sehen. Ich möchte keinen Mörderfilm mehr sehen. Es gibt so viele Sensationen, die gibt's überall. Die Sache in dem Supermarkt erzähl ich einfach mal. Ich will Schamlippen wie Rumpsteaks, hat der Alte vor mir gelallt. Und die Kassiererin sagte, mein Herr, für eine Geschlechtsumwandlung sind Sie zu alt. Ja, das war Unterhaltung auf höchstem Niveau, das weiß ich jetzt, aber das war nicht immer so, denn es gab mal eine Zeit, da fand ich Pulp Fiction klasse, das kann ich heute gar nicht mehr verstehen. Ich glaube, ich bin mittlerweile anders als die Masse, ich möchte keinen Mörderfilm mehr sehen, nie mehr sehen. Ich möchte keinen Mörderfilm mehr sehen. So, Funny Weihnachten 2002. Hab heute, war ja gestern schön im, war schön gewesen im BE. Fanny angekickt, Publikum war extrem lahm, nahezu sediert, hirntot, sehr müde, aber Fanny war großartig, heute ist er wieder da im Berliner Ensemble. Naja. So, und jetzt kommen wir hier aber mal zum Eigentlichen. Ihr habt, er kann mich erinnern, Ende des letzten Jahres hat eine Sendung gemacht, was würdet ihr denn gerne mal, was erwartet ihr von der Sendung? Unter anderem war eine Sendung mit Fanny van Dan, das haben wir in der letzten Woche absolviert und es gab auch den Wunsch danach, ach, wir reden alle einfach so selber miteinander. Also mein Angebot wart im Grunde heute hier unter dieser Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Und ihr quatscht einfach so miteinander. Dachte ich mir. Dachte ich. Und was passiert? Nichts passiert. Futze, Dings ist schwul. Diese übliche Kindergartenkacke. Da macht's dann natürlich keinen Spaß. Hallo Margarete, bist du noch da? Ja. Ja, du bist noch da, das ist schön. Mhm. So, wer war denn hier auf der anderen Leitung? Bist du noch da? Nee, der ist weg. Du hättest schon noch Lust. Ja. Ja? Doch. Aber ist ja irgendwie, weißt ja, wenn es passiert, hast du denn ein schönes Thema? Phantomschmerz. Phantomschmerz? Wieso ein Phantomschmerz? Leidest du gerade unter Phantomschmerzen? Ja. Welche Art denn? Ich fühle Schmerzen in meinem Herzen, obwohl es schon amputiert ist. Och Gott, och Gott. Ja. Ja? Mal kicken, vielleicht finden wir jemanden, der sich mit dir über Phantomschmerz unterhalten will. Ja, hallo. Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Carlo. Du würdest dich gerne mit Margarete über Phantomschmerz unterhalten? Naja, eigentlich nicht. Sondern? Na, ich wollte die Margarine mal fragen, ob was sie heute noch macht, ob sie nicht Zeit hat. Ja. Man ist ja hier kein Kontakthof. Naja, man muss... Naja, was heißt denn? Naja, man muss immer baggern, man muss immer baggern. Nee, muss man überhaupt gar nicht. Man kann doch ganz lässig erstmal ein schönes Gespräch führen. Na, aber doch nicht über Phantomschmerzen. Also, ich bin doch... Aber nehmen wir an, Margarete hätte heute Zeit. Dann würdet ihr jetzt vielleicht irgendwo in einer geilen Kneipe am Tisch sitzen, eine Kerze auf dem Tisch, ein Rotweingläschen vor euch, kulturvollerweise vielleicht auch noch ein bisschen Wasser dabei, und dann müsstet ihr euch unterhalten. Ja, aber nicht und dann würde Margarete... Naja, da kannst du nicht, aber nicht über... Sag mal, sie ist die Dame. Okay. Und dann würde sie vielleicht, würde das Gespräch eben so... auf Phantomschmerz kommen. Und dann würdest du da sitzen, aber nicht mehr Phantomschmerz. Wer da wird geschenkt? Du hast es. Ja, du hast es. Ja, das kannst du ja auch gerne machen, geschickt weglenken. Das hättest du ja jetzt machen können. Aber offensichtlich kannst du nicht geschickt ablenken, sondern sagst du mal, ja, nicht über Phantomschmerz. Phantomschmerz. Ja. Mann. Margarete, was hast du denn für so, dann flirtet ihr da jetzt mal ein bisschen testhalber. Ich halte mich mal ein bisschen zurück. Ich heiße Carlo, habe ich doch eben schon mal gesagt. Carlo. Carlo, ja. Achso, hast du so ein bisschen südländischen Einschlag oder wie? Oder wie kommst du dem Namen? Nee, das ist mein Spitzname. Also jeder nennt mich Carlo. Wie alt bist du? Ja, ich bin 25. Wie alt bist du? 25? Ja. Aha. Und wo wären wir denn heute hingegangen, wenn wir uns treffen würden? Ach, naja, ich bin ganz Gentleman. Ich würde der Dame natürlich das überlassen, wo wir denn gehen. Müsste irgendwo in Cottbus sein. Ja, was hättest du denn so gedacht? Was heißt nee? Das weißt du doch nicht. Vielleicht ist das wirklich in Cottbus. Nee, Margarete wohnt nicht in Cottbus. Woher weißt du denn das? Weil sie vorhin gesagt hat, sie sieht den Fernsehturm blinken. Und ich glaube kaum, dass sie den aus Cottbus sieht. Ach so, naja, gut, okay. Ja. Und ich glaube nicht, dass die Margarete irgendwie aus dem Friedrichshain, Mitte oder Kreuzberg kommt. Ja, könnte schon sein. Könnte schon sein? Mhm. Ja. Aber Margarete ist doch nicht ganz dein Alter. Hast du denn schon gesagt, wie alt ist? Wie alt bist du denn? 25. Carlo. Ja? Wo würdest du denn hingehen, wenn du jetzt ausgehen würdest? Ja. Oh. Ja. Na, ich denke, wir würden in eine Bar gehen. Ach, das ist ja langweilig. Ist langweilig? Ja. Was würdest du denn machen wollen? Wie viel Geld würdest du da einstecken, Carlo? Ach, naja, 100 Euro. 100 Euro? Ist zu wenig. Sag mal, die geht's aber gut, wa? Naja, ich meine, heute ist zwar alles teuer. Was machst du denn, dass du so viel Geld jetzt zur Verfügung hast? Das verrate ich nicht. Los, sag. Nee. Drogendealer oder was? Mein nee. Lieber Scholli. Nee, nee. 100 Euro, Margarete, hast du gehört? Naja, so billig bin ich nicht zu haben. Nee, also ich will das nicht mit 100 Euro kaufen. Also, das hast du jetzt wahrscheinlich ein bisschen falsch verstanden, Loic. Nee, das meinst ja, ich auch nein, das war jetzt über meine böse Frage. Ah, ja. Ja, nee, was ich so machen würde, ich würde jetzt dann halt einfach so schön Winterspaziergang machen. Ach ja, genau, wir könnten an der Spree spazieren gehen. Ja. Jo. Hört sich doch gut an, oder? Warten, wollt ihr jetzt? Jo. Nee, wir reden erstmal nur darüber. Ja, ne, wieso? Wir können ja heute eine schöne Treffpunkt-Sendung machen. Jo. Kuttner kommt. Finde ich eigentlich auch ganz gut, wo sich Leute treffen wollen. Hallo? Hallo. Margarete, Hallo? Bist du noch da? Ich bin noch da. Und du überlegst jetzt ganz schwer, oder wie? Nee, eigentlich nicht. Ja, nicht. Wieso denn nicht? Du hast ja gesagt, Winterspaziergang. Ja, aber an der Spree. Ach komm. Na, wo denn dann? Im Wald. Sag mal, du willst dich doch jetzt doch nicht um mitten in der Nacht mit irgendeinem wildfremden Mann im Wald treffen. Aber ehrlich mal, also. Margarete, du gehst heute sowieso nicht mehr außer Haus, oder? Nee, ich bin hier angekettet. Ach, warum denn nicht? Die angekettet. Hast du vielleicht nicht irgendeine Tankstelle vor der Tür, wo ihr euch schön knusperfrische Baguettes, also auf ein knusperfrisches Baguette verabreden könntet? Nee, ich bin heute so voll gegessen. Ich habe mich extra so voll gegessen, damit ich mehr essen kann. Naja, dann ist ja Bar vielleicht doch nicht so unangebracht, oder? Dann nimmst du irgendwie so was verdauungsfördernd. Genau, ein Absacker. Mhm. Ein Anis schnappt oder wie? Naja, sowas. Oder Kräuterlikör. Naja, sowas. Ja. Ein Kräuterlikör-Mixdrink. Mhm. Schön mit Limetten, dass ein bisschen Vitamin C noch dabei ist. Verstehst du? Ja. Ja. Ja, das wäre doch jetzt mal. Man würde einfach nur wahrscheinlich betrinken oder man würde reden. Aber ich bin ja eigentlich ziemlich schüchtern. Ich würde ja gar nicht so viel reden. Ja, du musst da, dann trinkst du. Ach, also ich bin auch schüchtern. Bis die 100 Euro abgearbeitet sind, das ist ja nach 20 Minuten erledigt und dann wackelst du wieder nach Hause. Wieso denn nicht, Margarete? Ja, wieso nicht? Ich finde, ihr solltet euch jetzt mal treffen. Wir machen jetzt mal hier heute einen schönen Kontakthof-Sendung. Ja. Dann geben wir mal die Leitung frei am besten. Carlo, wo wohnst du denn? Nein, ja nicht. Wir müssen jetzt den Treffpunkt ausmachen. Treffpunkt? Ja. Wo würdest du denn vorschlagen? Carlo, wie heißt du? Ich muss jetzt noch mehr über Carlo erfahren. Ich kann doch jetzt nicht einfach sagen. Ja, wieso? Du kannst doch da. Naja, dann frag jetzt noch mal ein paar fünf entscheidende Fragen. Welche Fragen stellt man denn, um rauszukriegen, was für ein Mann ist? Mhm. Okay, ich überlege mal. In der Zeit könnt ihr ja mal was sagen. Nein, nee. Naja, ich sage ja schon. Hast du schon mal die erste Überlegung, was man ihn fragen könnte? Alter, wissen wir jetzt schon. 25, 100 Euro in der Tasche, wissen wir auch. Schon zwei gute Gründe, ja zu sagen. Weiter? Wofür er sich interessiert? Was er als letztes gelesen hat? Was macht er morgen früh um 8? Morgen früh um 8? Naja, da werde ich wohl leider auf Arbeit sein müssen. Ach so. Ja. Das ist doch gut. Also, das ist halt, Was machst du denn morgen früh um 8? Oder sagen wir mal so, morgen früh um 8? Also. Ja, wahrscheinlich schlafen nur. Schlafen? Mhm. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja. Oder? Ja. Vielleicht hoch machen. Toll. Und was machst du morgen um 14 Uhr? Verwechslung. Sag mal, das sind jetzt Fragen, ja, mit denen du dich da rantastest, ob du dich jetzt gleich mit ihm treffen willst oder nicht? Oder wie? Ja. Möchtest du etwa wissen, wie lange ich heute Zeit hätte, zur Verfügung stehen würde? Oder wo soll die Frage hängen? Na, dann frage ich mal einfach noch, was trägst du denn für eine Winterbekleidung, Oberbekleidung sozusagen? Wieso machst du davon Männerbekanntschaften abhängig von der Winteroberbekleidung? Nein, eigentlich nicht. Aber? Was bezweckst du mit der Frage? Was bezweckst du mit der Frage? Ja, mir fällt gar nichts ein, werde ich mal so einfach sagen. Ja, merke ich schon. Kannst du fragen, was er für Musik hört oder ob er gerne liest oder ja, aber es ist doch auch ausschlaggebend, ob er jetzt meinetwegen so eine bunte Sportjacke trägt. Ach so. Oder so ein Mantel oder so ein Felljacke. Okay, es akzeptiert die Okay, ist akzeptiert, ist akzeptiert. Also, was trägst du im Winter oben rum? Sportlich schwarz. Aha. Ja. Das ist nicht schlecht, oder? So. Was frage ich denn noch? Steckt da so ein Markenlogo bei dir auf der Jacke drauf? Es steckt eins drauf, ja, aber ganz dezent, also. Ja, ganz dezent. Was denn? Ja, das möchte ich jetzt hier nicht rein. Christian Dion, Boss. Keine Schleichwerbung machen. Peek und Kloppenburg. Oh Gott. Was frage ich denn noch? Margarete, den Rest kannst mir du dann... Mir fällt nichts mehr ein, ich habe gar keine Lust, mich mehr mit irgendjemandem heute zu treffen. Ja, aber das hättest du auch ein bisschen früher entscheiden können, Margarete. Ja, das ist jetzt irgendwie wirklich so prämenstruelle Syndrom-Dings da. Ja, was man aber hasst bei Frauen. Regina kommt bald. Ja, dass sie dich gleich von vorne... Ja, aber dass sie nicht gleich von... Ja, das hört man doch. Dass man das aber nicht gleich von vorne... Ja, da, genau da. Dass man das aber nicht von vornherein artikulieren kannst. Da spannst du den armen Jungen auf die Folter und stellst dir gewissermaßen ein Treffen in Aussicht, machst es von der Beantwortung von 5 Fragen abhängig, um dann festzustellen, dass du noch nicht mehr raussiehst. Naja, dann hast du noch 2 Fragen. Du, da habe ich doch schon alles erfahren, was ich wissen wollte. Und da fragst du oder sagst du, ob das Fragen sind, die man stellt. Ja, Margarete, da bin ich jetzt noch ein bisschen unzufrieden mit dir. Ja, ist egal. Ich glaube, ich möchte mich noch gar nicht mehr mit dir treffen. Sehr gut. Oh, jetzt giften sie sich an. Na, dann entlasse ich euch mal beide in eine ungewisse Nacht hier. Mein lieber Scholli. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Ja. Tag. Ich bin krank. Ja, na und, was soll ich jetzt machen hier? Fernheilung oder was? Nee, ein Lied für Kranke spielen. Nee, mach ich nicht. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Ben. Jetzt sag nicht, du willst dich mit Margarete treffen. Nee, ich glaube wirklich, die ist fest. Möchtest du dich mit der jetzt, hör auf, hier rumzuhetzen? Ja, okay. Was soll denn das immer fett und hässlich? Ja, ich meine, so eine nette Stimme kann doch nicht in einem schönen Körper wohnen, siehst oder? Siehst du vielleicht selber scheiße aus, wisst man doch ja nicht. Ja, pff, nein, hab doch nicht das Gegenteil behauptet. Naja, siehst du, naja, dann beschäftige dich doch mit dir, Mensch. Möchtest du dich jetzt auch mit jemand anders unterhalten? Ja, würde ich schon machen, wenn du ein nettes Mädchen hast. Ach, nettes Mädchen nicht, Mädchen. Ihr könnt doch nicht immer irgendwie hier so hormongesteuert sein, nur. Ja, was soll man machen? Sind halt Kerle, kennt sich doch. Na und? Bin ich hier so hormongesteuert? Nee. Ich bin hier irgendwie total nüchtern, schlechte Laune, das ist doch prima. Naja, dann bin ich lieber gut gelaunt, hormongesteuert, oder? Naja, dann bleibt das. Das macht jedenfalls qualifiziert nicht zu einem ordentlichen Gespräch. Hallo, bist du auch hormongesteuert? Nee. Wie alt bist du denn? 15. Ja, das ist keine Kunst, noch nicht so hormongesteuert zu sein. Mensch, mach mal eine andere Sendung, mit einem anderen Thema. Ja, mach ich mal. Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Was gibt's? Was gibt's? Was geht? Wie alt bist denn du? Hip-Hop? 14. 14? Genau. Ach so, da bist du auch noch nicht so hormongesteuert. Möchtest du dich denn jetzt mit einem anderen Menschen mal unterhalten? Ich weiß nicht. Nee, eher nicht? Naja, das wäre jetzt aber praktisch, wenn jetzt Leute anrufen wollten, die sich mit anderen Menschen unterhalten wollten. Ja. Anrufen würden. Was sagst du denn dazu? Keine Ahnung. Ich bild mir da keine eigene Meinung zu. Ja, merke ich schon. So, machen wir jetzt hier. Jetzt machen wir mal Schluss, oder? Ja. Okay, tschüss. So, vielleicht möchtest du jetzt mal hier, hallo, wer bist denn du? Gerne, hier ist Björn. Björn! Ja. Möchtest du dich jetzt mal hier mit jemandem unterhalten? Mit jemand anders? Wieso nicht? Echt? Hast du dann aber auch eine Vorstellung, worüber? Hast du jetzt irgendwie auch eine, so eine, sagen wir mal, praktisch, dass du ungefähr wüsstest, wie das Gespräch laufen sollte? Na, ich denke mal so mehr aus dem Leben dann irgendwas. Mehr aus dem Leben? Das ist immer interessant, Wie alt bist du denn, Björn? 23. 23? Mhm. Und du brauchst jetzt jemanden, der sich mit dir über aus dem Leben unterhält. Ja, warum nicht? Man muss ja erstmal gucken, sich auf den anderen einstellen, sag ich immer, ne? Genau. Kannst du vielleicht nochmal, also weil jetzt wären natürlich, jetzt würden hier unter dieser Telefonnummer wären jetzt praktisch eher Leute, also wären Leute gefragt, die, sagen wir mal, sich total gerne mit Björn unterhalten wollten. Ja, wieso nicht? Ach so, wo ist denn, warte mal, jetzt muss ich irgendwie hier die Scheiße, jetzt muss ich hier wieder alle durch. Und wir stehen vier gut, ich bett nach. Sie werden sagen, was. Wenn Sie glauben, genau hier, wer sich mit Björn unterhalten will. Oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenn. Ach, das ist eigentlich unentschick, weil, dass man mal so eine Sendung macht, wo praktisch nur so so Leute, die einen Gesprächspartner suchen. Ja, ich finde das gut. Ja, du, aber suchst du denn auch einen Gesprächspartner oder würdest du dich jetzt nur als Gesprächspartner zur Verfügung stellen? Nee, also ich unterhalte mich gerne mit Menschen so. Also ja. Ich telefoniere auch sehr gerne. Ja. Das kommt wahrscheinlich von meinem vorhergehenden Beruf, da war ich Callcenter Agent und ja. Callcenter Agent? Oh, das klingt aber a little bit like Art Director. Na gut, das heißt eigentlich bloß Telefonist, wenn man so will, ne? Genau, könnte man eigentlich so sagen. Hättest du aber auch sagen können, finde ich. Nicht? Also hättest du direkt auch sagen können, findest du nicht? Ja, das klingt immer ein bisschen besser, das war aber eigentlich auch die Berufsbezeichnung, ne? Naja, aber... Man kann alles auch auf Deutsch sagen. Aber im Grunde ist es doch so eine etwas affige Berufsbezeichnung, oder? Findest du nicht? Naja, Telefonist hört sich auch nie gerade so gut an. Da denke ich mal eine 60er Jahre oder so. Hier, verbinden Sie mal bitte, oder? Ja, aber ich meine, das ist doch... im Grunde heißt es Call Center Assistant, oder wie? Call Center Assistant? Call Center Agent. Agent, so ja. Das ist doch bloß irgendwie als Entschädigung dafür, dass sie scheiße zahlen, oder? Da hast du nicht ganz Unrecht, ja. Und oder haben doch total noch scheiße gezahlt. Aber der Callcenter ist der größte Arbeitgeber, ne? Wo? Na, überhaupt hier, Berlin-Brandenburg mäßig. Ach echt? Ja. Und was musstest du da so agentmäßig beantworten für Fragen? Also nichts also wir haben zwei Bereiche. Einmal den Telefonauskunftsbereich. Ja. Bist du da immer noch Callcenter Agent? Nein, nicht mehr. Ah ja. Ich mache jetzt schon eine andere Tätigkeit. Ich muss doch leider gegen meine Firma klagen. Hat sich nicht ganz einfach als ganz einfach erwiesen, aber letztendlich habe ich dann doch mein Recht bekommen. Ja, ja. Und ja, es gibt, wie gesagt, zwei Bereiche. Einmal Telefonauskunft und Service, also auch Wegdienst und solche Sachen. Oder ja. Artikel. Ich war tätig im Outbound, das heißt also, man muss Leute anrufen, ja, die bei irgendeiner Firma Kunde sind und dann eben entsprechend beispielsweise Handyverträge vermitteln etc. Ei, also im Grunde, früher hieß es aber Drücker, oder? Und da stand man aber an der Türe noch. Also Drücker und Türklinkenputzer würde ich dazu nicht sagen. Also ist schon was anderes, wenn man am Telefon arbeitet, als wenn man irgendwo an der Tür klingeln geht. Nicht? Ja, stimmt. Naja, gut. Wenn man Kunde des Hauses ist, dann ja, kann man schon mal so einen Service anbieten ja, oder sagen, wie sieht's denn aus mit einem neuen Handy nach 24 Monaten oder so. Ja. Das sag mal, hast du denn darüber hinaus, so, sagen wir mal, so ein total Spezialgesprächsthema, wo du absolut sicher bist? Wo du denkst, Bomben, darüber unterhältst du dich gerne? Also gibt doch mal so Leute, die kennen sich dann total im Fußball aus oder ja, in Briefmarken oder ja, in Punkmusik. Ja, Briefmarken. Briefmarken. Ja, ich bin so ein kleiner Hobbysammler. Also jetzt, und was noch? Und sagen wir mal im menschlichen Bereich, Briefmarken so im sachlichen? Im menschlichen Bereich? Ne, zum Beispiel. Ja, wie denn? Eher das Ende von Beziehung oder wie man eine gute Beziehung führt? Oder? Alles so. Also mich interessiert das ganze Leben. Hast du denn jetzt, aber wo hast du besonders gute Erfahrungen gemacht? Mit einem schönen Ende zum Beispiel oder mit einem schrecklichen Ende? Hast du jetzt gerade... Mit einem schrecklichen Ende zum Beispiel, halt jetzt schon in letzter Zeit hat sich das gehäuft. Ich habe Menschen kennengelernt, die in Therapie waren und da hat sich nicht als ganz einfach erwiesen, mit den Leuten zu sprechen. Ich war wahrscheinlich auch nicht ganz so sensibel bei diesem Thema. Ja. Und warte denn, du hast sie dann immer Idioten geschimpft oder wie? Nee, so nicht. Ich habe versucht, mit den Leuten zu sprechen, irgendwie auszukommen. Ja. Und, ich habe es wahrscheinlich mal verbockt, weil ich meine Meinung ganz offen und ehrlich gesagt habe und habe nicht daran gedacht, dass sie sich ja deswegen in Therapie befinden. Also selber noch nicht verarbeitet. Das waren jetzt aber keine Frauen, sondern was war das? Das waren Kunden am Telefon oder wie? Nee, das war jetzt im Menschlichen. Nee, du hast mich ja eben gefragt. Das war nicht jetzt beruflich, das war privat. Ah ja, ach so, eine Frau praktisch. Ja, genau. Ach, und die hatte schwere Störungen und du warst aber immer frank und frei. Naja, eigentlich sollte das ja auch ein bisschen anders kommen, nicht? Ich wollte ja nicht mit ihr über ihre Probleme reden, sondern eher so kennenlernen. Aber da kommt man ja nicht umhin. Da kommt man nicht umhin, sich hin und wieder zu unterhalten, oder? Richtig, und wenn man jemanden kennenlernen will, dann geht man natürlich auch auf das ein, was passiert oder was passiert ja. ist oder was sie macht. Und dann kommt eben sowas ja. ins Tageslicht. Wie lange hat denn die Kennenlernung gedauert überhaupt? Also diese gewissermaßen gescheiterte Annäherung. Also sowas geht relativ schnell zu Ende. Ja, ich wollte nur mal, wie lange denn? Ja, 3 Monate. Das ist ja doch lange. Naja, 3 Monate. Weil ich ein sehr verständnisvoller Mensch eigentlich ja. bin. Also schon irgendwie das Scheitern einer Beziehung, die noch keine war. Darüber kannst du gewissermaßen auch reden. Über Briefmarken und über nicht vorhandenes Beziehungsscheitern. Ich bin universal einsetzbar. Genau. Gut, dann bleib mal jetzt hier in der Leitung. Ich muss mal erstmal hier ein bisschen vorchecken, ja, ob jetzt ein Gesprächspartner für dich da ist. Wer jetzt irgendwie totales Bedürfnis hätte, sein Herz jetzt, sagen wir mal, bei Björn auszuschütten oder sich mit Björn zu unterhalten, das ist hier die Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben. Aber ihr werdet geprüft, ob ihr euch mit Björn unterhalten könnt und wollt. So wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl. 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, hallo, wer bist denn du da? Hallo, David. David? Du würdest dich jetzt total gerne mit dem Björn unterhalten? Ja, habe ich drauf, auf jeden Fall. Aber warte mal, kennst du dich da mit Briefmarken auch ein bisschen aus? Mit Briefmarken? Ja, der kennt sich mit Briefmarken total aus. Das muss man ja nicht unbedingt zum Thema machen, oder? Ja, nee, aber tu mir doch mal den Gefallen, dass du dich, wenn du mit ihm unterhältst, dass du ihn vielleicht doch so ein bisschen über Briefmarken so ausfragt, sodass man als Zuhörer wieder noch was lernt, so briefmarkenmäßig. Ja, also über Briefmarken ausfragen, das... Naja, so kannst du irgendwie noch zutrauen, fragen. Aber, ja, so kann was, da nicht mit Fachkenntnissen aufwarten. Das, was Interessantes rauskommt, wie viele Briefmarken, zum Beispiel, wenn man jetzt DDR alle Marken gesammelt hat, wie viele Marken man dann hat. So was könnte man ja fragen. Zum Beispiel, weil das ja so ein schönes abgeschlossenes Sammelgebiet ist oder was die teuerste ist, die er hat oder die schickste oder wie er an seine Marken kommt und so. Das ist so ein bisschen ein interessantes Gespräch wird, verstehst du? Natürlich. Ja, das wäre super. Und dann eben natürlich das eine Beziehung, die noch keine war, aber nach 3 Monaten gescheitert ist. Das ist natürlich auch ein toll. Da könntest du ja dann vielleicht möglicherweise auch aus eigenen Erfahrungen reden. Und Umständen, ja. Ja, hast du denn auch schon so gescheiterte Beziehungen? Kennst du auch, wa? Ja, da kann ich eine Arie von trällern. Ach, wunderbar. Das kannst du ja dann gleich mit Björn trällern. Dann würde ich jetzt Björn mal zustellen. Gut. Ja, und ihr unterhaltet euch schön. Prima. Habe ich nichts zu tun. Super. Hallo? Ja, hallo. Björn? Ja. Hi. Hi. Wie geht's? Oh, ganz gut. Fein. Mein Arbeitstag hinter mir. Gerade noch bis 10 gearbeitet, nach Hause gekommen. Bis 10? Ja. Von Arbeitsarbeit. Was machst denn du, wenn ich fragen darf? Jetzt mache ich Finanzdienstleister. Finanzdienstleister? Wie ja. bist du an den Job denn gekommen? War ganz witzig. Also übers Internet, da habe ich gedacht, naja, war auf Jobsuche, weil ich ja Callcenter Agent bzw. Telefonist nicht mehr ausführen konnte, weil sie mich nicht haben lassen. Ne? Und da habe ich im Internet nach Jobs geguckt und dann stand drin, suchen Büromitarbeiter. Und daraufhin hatte ich mich dann gemeldet. Dann hatte sich herausgestellt, dass das doch eher im Finanzbereich sowas ist, also Preisagentur sowas, ne? Ja. Und ich habe sowieso damals immer schon sehr gerne Preise verglichen und dann hab ich einfach gedacht, ja, das ist es und habe ich das jetzt gemacht. Also jetzt bin ich im dritten Monat sozusagen. Im dritten Monat? Ja, also ich arbeite 3 Monate dort. Ja, ja. und das läuft irgendwie oder was? Also es läuft sehr gut, weil man kann dem Kunden einen Vorteil bieten. Erstmal ist die ganze Sache kostenlos unverbindlich für den Kunden. Also wir gucken halt nach, in welchen Bereichen er Geld einsparen kann. Ja, und dann vermitteln wir einfach nur noch. Aha. Und du musst da nicht selber irgendwie erst noch dich da irgendwie einkaufen oder was? Weil ich mache das auch schon eine ganze Weile mit, von wegen Jobsuche und so weiter, weißt du? Ja. Und dies mit den Callcentern, das ist ja, die schießen ja wie Pilze aus dem Boden, weißt du? Ja, deswegen sage ich ja, also ist schon Arbeitgeber ein großer. Hm? Aha. Ja, ich meine, da gibt's auch noch andere Sachen, also vermeintlich große Arbeitgeber und das sind irgendwie oftmals ziemlich dubiose Angelegenheiten, habe ich so die Erfahrung machen müssen. Und ich bin sowieso mittlerweile ein ziemlich misstrauischer Mensch, vor allen Dingen all diesen Anzeigen gegenüber, die man so in der Zeitung findet, vor allen Dingen in der größten Berliner Zeitung und so weiter und so fort, wenn du mir folgen kannst. Ja. Und das ist alles irgendwie, naja, kommt mir ehrlich gesagt alles nicht so ganz koscher vor. Und ja, insofern, und da findest du halt auch so Sachen, wie du gerade eben beschrieben hast. Und das sind auch alles ziemlich dubiose Angelegenheiten, oftmals. Also ich bin auch schon mal hingefahren zu diversen Vorstellungsgesprächen. 2, 3 habe ich mir angetan. Und das lief eigentlich immer wieder aufs Gleiche hinaus. So, dass man da eben unter Umständen sogar noch irgendwelches Geld bezahlen muss für diverse Kurse und so weiter. Und dann ist es ziemlich fragwürdig, wie man dann zu seinem Geld kommt, weißt du? Mhm. Ja, ich verstehe das schon. Ja, da muss man halt aufpassen. Also ich kann nur sagen, ich habe für meine Kurse oder internen Lehrgänge, die ich dort mache, nichts bezahlt. Auch für den Kunden ist es kostenlos und unverbindlich, das muss man immer dazu sagen, weil der Kunde, der ist ja immer so eingestellt, der denkt immer, oh Gott, wenn der jetzt kommt, ich muss da irgendwas machen, ne? Ja. So, und wenn man dann im Vornherein noch Geld für irgendeinen Service nimmt, den der Kunde, sag mal, noch gar nicht weiß, was da eigentlich abläuft oder ob er überhaupt was einsparen kann etc., dann ist das auch schon irgendwo eine Geschichte, die nicht ganz in Ordnung sein kann. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Fall hier in Frankfurt-Oder, also wir kommen aus Frankfurt-Oder und da haben wir ja auch einen Verbraucherschutz, ne? Ja. Und unser Chef, der hat gesagt, er hat Freitag einen Termin, aber erstmal. Mein Kinder, jetzt wird es mir aber ein bisschen sehr nüchtern, das Gespräch, muss ich mal sagen. Ja, also wir kein Wort von Briefmarken, kein Wort von schönen gescheiterten Beziehungen, was man eben gerne hören würde? Naja, wir sind beim Finanziellen, beim Beruflichen. Ja, merk ich. Ja, das ist ja auch gegenwärtig so ziemlich das Interessanteste. Sind wir ein bisschen hört sich aber an wie ein Gespräch, wie wenn man im Flieger nach Köln-Bonn sitzt. Ja, was willst du erwarten, hör mal? Na, Briefmarkengeschichten! Weibergeschichten! Briefmarkengeschichten, das ist doch uninteressant. Weibergeschichten! Ja, Weibergeschichten. Man müsste ja dann schon ein bisschen was erzählen, denke ich mal. Was? Erzähl mal ein bisschen was über Weibergeschichten, genau. Ich? Ja. Du hast ja gesagt, du kannst davon eine ganze Menge erzählen. Ja, kann ich. Ja, das ist nicht uninteressant, das Thema, das stimmt schon, auf jeden Fall. Das ist eigentlich immer interessant. Ja, was war denn da so? Was? Was war denn da so bei dir? Verschiedenes Angenehme und Verschiedenes Unangenehme. Also, naja, ja, es ist eine... Was war denn mal so das Angenehmste, was dir passiert ist? Das Angenehmste? Durch sowas merkt man sich immer am schlechtesten, ne? Nee, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Meine angenehmste Beziehung, Bekanntschaft, Freundschaft, die mir am liebsten war und eigentlich immer noch ist, liegt ungefähr, lauter Mann, da muss ich echt nachdenken, warte mal, das liegt ungefähr... Ja, so an die 10 Jahre zurück. Ich kenne die gute Frau immer noch. 10 Jahre, das war auch nicht. Ja, ja. Aber sie wohnt leider nicht hier, sie wohnt weit weg von Berlin. Wie habt ihr euch kennengelernt? Über meinen Vater. Wie das? Ja, naja, mein Vater ist Dekorateur und ich habe damals noch bei ihm gelernt, weißt du? In der Firma? Nee, er ist Wanderdekorateur. Ach so. Wir hatten verschiedene Firmen und er ist halt unterwegs gewesen und hat dann auch irgendwann mal eine Frau kennengelernt in im Harz. Eine Kundin, oder? Nee, wie er die kennengelernt hat, weiß ich gar nicht. Weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber da, wo waren auch Kunden halt und von ihm mehrere. Und irgendwie hat er die halt kennengelernt und ist mit der jetzt auch noch zusammen. Und diese Frau hat mehrere... Hallo? Ich bin noch dran. Hallo? Jetzt schallt aber irgendwas unangenehm. Ja, ich bin noch dran. Hat halt mehrere Töchter und eine davon, mit einer davon bin ich etwas näher befreundet. Immer noch. Aber ist keine. Was ist da jetzt angenehm dran gewesen, oder? Meine Kinder, ihr lasst euch ja beide nicht in die Karten kicken, oder? Naja, ich will ja. Ja, eine Frau kennengelernt. Ja, ja, das war sehr angenehm vor 10 Jahren. Ja, ja, toll. Das, das gleiche Gefühl habe ich auch. Also ich hätte gerne auch von ihm schon ein bisschen. Ja, musst du nachfragen. Ja, mach ich ja. Ja, wie denn? Was war denn daran so angenehm? Ich hab doch Fragen gestellt. Naja, das hat Heike auch gefragt. Ach so, dann fragen wir jetzt mal Bede. Was war denn da jetzt so angenehm? Weil das eine war, mit der man sich gut unterhalten konnte und prima Sachen machen konnte in jeder Beziehung. Und gut unterhalten, das arme Kind. Ja, gut unterhalten. Ja, da wisst ihr, dann danke ich euch erstmal für euren Anruf. Okay? Ja. Gut. Tschüss, schönen Abend noch. Tschüsschen. So. Was machen wir denn jetzt? Jetzt machen wir erstmal hier nochmal klar, was das für eine Sendung ist. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, so. Und dann, also, ihr sucht, sind hier heute Leute, die, sagen wir mal, einen Gesprächspartner brauchen und vielleicht auch klare Vorstellungen davon haben, was für einen Gesprächspartner sie gerne hätten, worüber sie sich mit dem unterhalten wollen. Wer also Gesprächspartner bedürftig ist, müsste hier anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Und dann würde ich vielleicht einen Gesprächspartner suchen. Hallo, wer bist denn du? Hallöchen, Franki aus Fürstenwalde. Frank, du brauchst einen Gesprächspartner? Na, aber 100%. Aber wofür denn? Für das Thema Jugendliebe und nie vergessen. Jugendliebe und nie vergessen? Genau. Ja? Ja. Ne? Ehrlich? Ja, kein Witz. Und dann willst du dem was fragen oder willst du dem was erzählen? Bede, glaube ich. Das ist total schwer, ordentlich ein Gespräch zu führen, oder? Wir haben irgendwie alle leichten drei weg heute. Ja, ernst komisch. Naja, mal sehen. Dann suchen wir dir mal, vielleicht finden wir hier einen Gesprächspartner für dich. Wa? Mal kicken? Also wir checken den jetzt mal Bede ab. Wa? Okay. Wenn du sagst, nee, der fällt mir nicht, dann schmeißen wir gleich raus. Hallo, wer bist denn du da, der andere da? Hallo. Hallo, wer bist denn du? Nico. Ja. Ui. Oh. Soll ich das Ui schon als Wertung nehmen? Nimm das mal als Wertung. Nico, wie heißt du eigentlich, der andere? Nicht Nico? Frank, genau. Du, Frank, Nico, Frank. Frank braucht jemand anders. Ja. Genau. Hallo, wer bist denn du da? Ja, ich bin der Alex. Alex. Ui, ui. Und du denkst, du wärst ein idealer Gesprächspartner für Frank? Ja, klar. Wieso denn bitte? Ja, liegt einfach in dem Gen. Nee, glaube ich auch nicht. Okay. Haben wir schon gleich entschieden, oder? Ja. Der ist es nicht. Hallo, wer bist denn du? Naja, der ist extrem lahm. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist Jan. Wer? Jan. Ja. Ach, aber meinst du wirklich, Frank, wie alt bist denn du? 31. Voll die Mittelkreise. Jan, wie alt bist denn du? 40, ich wollte mich aber gar nicht mit ihm unterhalten. Ich wollte dir nur mal sagen, es ist irgendwie scheiße, was er jetzt macht. Ja, danke schön. Hör gerne. Schwupp, weg ist er. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Theresa. Theresa? Ja. Ach, guck mal, da ist er natürlich gleich. Jans, aufgelöst, der Frank. Wie alt bist du denn, Theresa? Ich bin erst 17. 17? Ja. Yeah. Aber du wärst jetzt die ideale Gesprächspartnerin für Frank? Ja. Der über Jugendliebe reden will? Ja, schon. Ja, aber du hast ja irgendwie überhaupt gar keine anderen Erfahrungen als Jugendliebe-Erfahrungen, oder? Das ist doch ganz gut, wenn es so ganz frisch ist noch, ist doch okay. Naja, aber vielleicht ist es so ein bisschen, so quasi ein bisschen enge praktisch. Oder wie soll man das sagen? Also fehlt jetzt gewissermaßen noch so eine andere, so eine alte Sackerfahrungs-Liebeserfahrungsebene. Na, was jetzt? Ja, denn nein. Naja, soll ich Frank entscheiden lassen oder soll ich entscheiden? Frank entscheiden lassen. Ah, nicht unraffiniert, das Mädel. Clever. Frank, clever. Na, was sagst du denn? Na, denn vielleicht braucht mich ja als Jungs für Booster ein bisschen auf. Naja, dann zieh ich mich mal ein bisschen zurück, wa? Gut. Ja, okay, Frank fängt an. Aber ich meine, ihr müsst dran denken, da hören jetzt irgendwie tausende Leute zu. Ja, kein Problem. Die wollen natürlich richtig ein schnell geschnittenes Gespräch hören. Zack. Ja? Na, wir nehmen uns Mühe, Herr Doktor. Naja, los. Hallo, denn. Hallo. Ach so, ich soll dir anfangen, wa? Ja, ich höre dir jetzt zu. Du hörst mir jetzt zu. Also, ach du heiler Schreck. Sag mal, der braucht einen Gesprächspartner, nicht jemand, der ihm zuhört. Du musst aber auch antworten. Also, wenn er eben, also zuhören, dann kann man dich auch rausschmeißen, dann kann er alleine seinen Vortrag halten, dann hören tausend Leute zu. Ich antworte natürlich. Na gut. Ich reagiere. Gut. Wie viele Jugendlieben hast du denn schon gehabt? Oder warst du gerade verliebt frisch oder wurdest du gerade verlassen? Ja, ich hatte, glaube ich, nicht viele. Vielleicht vier. Ja. Und eine davon richtig. Und die war jetzt vor einem Jahr ungefähr. Ja. Und wie lang? Also in der Hälfte oder in der Zusammenhang? Ich sag mal so, ich war jetzt vor 3 Monaten nochmal da. Das war jetzt in Schweden. Deshalb ist das alles ganz schön kompliziert irgendwie. Ja. Mein Name ist auch kompliziert. Mach du, wir haben ja Zeit hier bei Dr. Kuttner. Ja, na, da wäre ich mir nicht so sicher, wa? Oder ach, kann mit uns, ach, kann ich raus. Okay, also, in Schweden, Urlaub gemacht, da kennengelernt, verliebt, schwanger. Ja, vor 3 Jahren habe ich den kennengelernt, da war ich, glaube ich, 14, 15 ungefähr. Ja. Und das war halt damals eine ganz normale Ferienliebe, die war ein bisschen rumgeknutscht und so. Und dann haben wir halt nur gemailt und dann bin ich halt jetzt so in den Sommerferien hingefahren. Einfach so mal schnell irgendwie Kurzschlussreaktion, Rucksack und dann... Rucksack und schwanger. Natürlich. Oh, gut. Zwillinge? Quatsch. Nee, Drillinge, glaube ich. Drillinge, also, schön. Ja, gut, mein Gott. Oh, war ja. Nee, schwanger waren wir. Nee, war ein Joke, nee. Ja, total. Hingefahren und jetzt verlassen. Was heißt verlassen? Also wir haben uns irgendwie darauf geeinigt, wenn der eine mal Bock hat oder Geld hat oder Zeit hat, fährt er halt hin oder der kommt her und dann hat sich das die Sache irgendwie. Und ist aber nicht so das Wahre? Nee, natürlich nicht. Und aber hier? Ich kann halt irgendwie nicht mich jetzt aufeinander einlassen oder so, das geht halt nicht. Na, das Problem ist, man darf nicht vergleichen, das Problem habe ich zur Zeit, ich vergleiche zu viel. Ja, aber das geht ja auch nicht anders, wenn du halt schon so einen Standard hast, dass du dann vergleichst du automatisch. Also. Ja, aber darf man ja wieder nicht, das ist das große Problem. Meine große Jugendliebe liegt 10 Jahre zurück, ich bin diesem Mädel 10 Jahre, 3 Jahre hinterher gerannt. Verdammt. Und das war auch schön, wir haben auch heimische Küsse und so weiter, ich muss sagen. War auch im Dorf gewesen, da kann er sowieso wieder gehen und in der Schule hat man sich dann nicht wieder angekickt und dachte, das war alles sehr kompliziert. Und jetzt, wenn man älter wird, so ein bisschen, da trauert man da doch wieder irgendwie hinterher. Ich meine, man sieht nur nicht scheiße aus oder so, aber irgendwie ist es doch mit den Vergleichen, ist es eklig. Ja. Und deshalb, man sagt ja, Berlin, gut, ich wohne nur in der Nähe von Berlin, bin aber oft in Berlin und da ist es aber doch irgendwie scheiße. Man vergleicht zu viel. Bis jetzt auch so eine junge Frau, die auf Äußerlichkeit großen Wert legt. Ich sitze. Also ich sitze jetzt nicht im Rollstuhl oder habe kein Holz oder irgendwie sowas oder Glatzbein. Legst du da großen Wert drauf? Auf Ausstrahlung schon, ja. Ausstrahlung. Also der Schwede, wie sah der aus? Groß, blond? Gar nicht. Also ich bin eigentlich ziemlich groß, das heißt ziemlich groß. 1,74 oder 1,73, ja. Ich habe nicht so die genaue Ahnung, aber ich glaube, er war ungefähr 1,80, also er wäre nicht viel größer als ich. Aber er hatte halt schon Ausstrahlung, was soll ich sagen? Also ich glaube, das kann man eh nicht sagen. Also ich habe ihn halt gesehen und fand ihn einfach nur total anziehend und irgendwie hat das schon gereicht. Wie findet er Berlin? War er hier bei dir schon? Nee. Noch nicht. Also bist du immer hingefahren jetzt? Na, immer. Ja, das ist halt auch das Problem. Ich bin halt hingefahren und irgendwie habe ich halt erwartet, dass er jetzt zurückkommt. Er will halt erst in den nächsten Sommerferien kommen. Das ist natürlich scheiße. Deshalb zerbricht das wahrscheinlich auch, weil er irgendwie nicht richtig die Initiative zeigt, hier mal herzukommen. Dann such den hübschen Berliner. Irgendwie, ich weiß nicht. Oder kein hübschen Berliner, aber jemand, der auch Ausstrahlung hat. Das ist ja nur mit 17 Jahren, mein Gott, ich möchte schon nochmal 17 sein. Da kommen jetzt bitte keine hier. Jetzt stört's wieder, wir sind zu langweilig. Ja? Wir müssen jetzt den Kracher bringen irgendwie. Den Kracher? Und dann schmeißt uns ja Dr. Kuttner raus, glaube ich. Quatsch, Kuttner. Den müssen wir ein bisschen umgarnen, so. Ja, eigentlich ist er der Beste. Ich habe gerade im Internet, dabei, er war gerade Essen holen oder irgendwas. Er war eben nicht zu sehen auf seinem Platz. Ja. Naja, nee, Liebeskummer, große Liebe. Was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, was ihr unbedingt machen solltet, ich meine, machst Abi noch oder Lehre? Ja, oder? Ich mach Abi jetzt noch. Abi. Wir haben uns geschworen, also ich habe die Schule verlassen 1989 in einem kleinen Dorf, die Krüsekirche mit Neuzittau, Anton-Sewko-Oberschule. Ja. grüße ich alle. Wir haben uns immer geschworen, ja, liebe Ramona, lieber Stefan und so alle, ihr allen verfluchten Arschgeigen, wir treffen uns innerhalb der nächsten 5 Jahre. Ah ja. Ja, was ist passiert? Pups, nichts. Gar nichts. Ja, nichts. Wir haben uns mal getroffen mit den 12 jüngsten Mädels aus der Klasse, Ramona und Jana. Da waren wir dann zu viert gewesen und das war's und die anderen konnten wir alle nicht mehr leiden, haben wir nicht eingeladen, aber trotzdem, macht auf alle Fälle ein Klassentreffen. Macht das. Ja. Wir werden es in Angriff nehmen irgendwann jetzt mal, Ludwig, hoffentlich. Aber ich glaube, man schämt sich dann wieder, wa? Ja. Oder? Und da sind wir die Äußerlichkeiten, oder? Wie siehst du das? Okay, ja, ich habe jetzt nicht so die Erfahrung mit Klassentreffen, aber, ja, mein Gott, also, keine Ahnung. Das ist mir eigentlich, ich will mir das eigentlich relativ latten, glaube ich, irgendwie. Und was machst du jetzt, um aus dieser Krise rauszukommen? Hä? Was machst du jetzt, um aus dieser leichten, wie soll man sagen, melancholischen Phase wieder herauszukommen? Ach so, melancholisch bin ich gar nicht. Also ich wollte jetzt nicht depressiv sagen, ja, wegen deinem Freund, deswegen. Ja. Weil irgendwas muss der machen jetzt, ne? Dass du wieder richtig schön... Ja, also was heißt? Also ich meine, das sind ja auch immer, irgendein Typ ist immer da, den man ganz nett findet oder so, aber manchmal kommt halt wieder dieser Vergleich und ja, ist halt nicht so geil wie der andere und dann ist es halt schon wieder, nö. Es ist halt nicht nie so, dass du so denkst, so, oh, ja, dich nehme ich jetzt mit nach Hause, so. Also, das ist halt irgendwie... Nicht so. Ja. Ich weiß es auch nicht. Kannst du mir vielleicht helfen? Was ist bei dir ein Liebeskummer? Tagebuch schreiben, Sex in the City gucken. Kabel übrigens wieder begeisterter Fan davon oder noch nicht so? Ist es etwas zu nicht die Preisklasse? Sex in the City. Doch bei mir jetzt? Nee? Nicht so. Dann gib mir Tipps, was macht man bei Liebeskummer? Oder generell all den 10 Millionen... Was macht man bei Liebeskummer? Das ist eine alberne Frage. Das ist doof? Natürlich ist das doof. Das ist, entscheidet irgendwie jeder für sich. Irgendwie, das ist totaler Quatsch, wenn du sagst, so, ah, ich esse dann viel Schokolade, keine Ahnung, treffen mit Freunden, Ablenkung halt. Wenn du Liebeskummer hast, hast du eh nur Bock, irgendwie rumzusitzen und gar nichts zu tun und dich einfach nur in dein Selbstmitleid irgendwie zu versinken. Keine Ahnung, das ist irgendwie... Von Arsch. So eine momentane Situation dann. Ja. Wo du es dann irgendwie entscheiden musst. Meinst du denn, dass du dich nochmal so dolle verlieben? Oder auf, ich meine, ist es denn nun die ganz große Liebe bis jetzt gewesen? Ach, was heißt, hallo, ich bin 17, also ich denke mal schon, dass da noch irgendwie, oder ich hoffe, dass da noch was kommt. Ja, genau. Also da habe ich überhaupt keine Bedenken irgendwie, also. Aber es war halt schon ziemlich stark jetzt und deshalb weiß ich nicht genau, ob da jetzt noch irgendwie... Ihr habt aber nicht nur geküsst. Hä? Ihr habt aber nicht nur geküsst. Nee. Naja, wenn es zu ein Team wird, dann musst du Stopp sagen, ja? Nee, okay. Ja. Nee, da ist klar. Dann hängt man natürlich dran. Also nicht nur mit der Zucker. Ja, ist klar. Ach, ich weiß das auch nicht. Ich habe jetzt eigentlich nur mal als Gag angerufen, bin auch gleich durchgekommen. Wunderbar eigentlich. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon irgendwie probiert. Eigentlich, ich habe jetzt noch nie bei Kunden, habe ich sowieso mich nie getraut. Ich habe mir nie getraut, das erste Mal, das allererste Mal. Ja. Weil ich finde ihn irgendwie sympathisch, er hat ja irgendwas. Jetzt finde ich es ja niedlich. Also, deine Stimme ist so. Niedlich. Meine Stimme klingt auch super am Telefon, aber nur. Yeah. Kinder, jetzt überlegt mal echt, was er sagt. Da, ja. Nee, aber ist schon so ein Kuttner. Entschuldigung, Dr. Kuttner. Ja. Ist schon gut. Wollt ihr jetzt nicht Schleim oder so? Also. Nein, machen wir nicht. Schleim, das klang ja alle wie Schleim. Niedlich. Ist aber der Beste. Sagst du, wenn sie so ein erwachsener Mann wie ich will hören, dass er niedlich ist? Niedlich, du bist halt so. Niedlich, ja, so knuddelig, oder? Nee, gar nicht. Ja. So zum. Von mir gibt's bald Frotte-Figuren an jeder Tankstelle zu kaufen. Oh mein Gott. Kann man sich dann aufs Regal stellen. Das ist ja nicht süß. Oh Mann. Es gibt doch so eine Puppen, die kann man in die Wand knallen und dann sabbeln. Ja, super, dafür kann man die auch gebrauchen. Therapiepuppen oder sowas. Genau, Voodoo-Puppen, den kann man Nadeln ins Herz stechen. Nicht ins Herz, aber. Die gibt's schon. Alkohol bis zum Abwinken. Nee, mach meine Leber nicht mehr mit, glaube ich. Ich hab schon zu hohe Leberwerte. Echt? Ja, der GPT-Wert ist schon... Naja, siehst du, dann hat man Leberkummer statt Liebeskummer. Ist doch schön... Wandert sitzt ein bisschen rüber. Ja, aber so gesund ist es, glaube ich, ohne... Ah, wenn es da erstmal schwer in der Seite rechts sticht, dann denkt man, ach ja, Gott, die Alte, Gott sei Dank bist du los. Jetzt musst du bloß die Leberschmerzen wieder loswerden. Aber mit 31 ist schon ein bisschen heavy. Aber es war der Stress bei mir, glaube ich, arbeitsbedingt. Ja. Wirklich? Ja. Ja. So, Kinder. Gut. Ich danke euch für euer Gespräch. Alles klar. Ja? Hat's euch denn was gebracht? Das ist ja das Wichtigste. Ich fand's schön. Ist ja hier eine Service-Sendung. Ist ja Dienst am Kunden praktisch. Ja, total. Okay. Kriegt man von euch eine Frage noch? Ich brauche eine Autogrammkarte, geht das? Wovon? Von mir? Ja. Da musst du hier www.kuttner.de, da ist ein Autogramm zum Runterladen. Echt? Kann man dann selber ausdrucken. Habe ich echt handschriftlich gemalt, dann eingescannt und dahingestellt. Ich gehe gleich mal rein, alle klar. Da gibt's zwei Autogramme so, ja. Okay, Doki. Kannst du dir eins aussuchen, ein cooles und ein uncooles. Ich nehme das uncoole. www.kuttner.de. Mach dir auch noch Werbung, mal ich. Und wenn du Fragen hast, liest du unter eigentlich. Das kannst du alles nachlesen nochmal. Alle klar. Tschüss, ihr beiden. Ciao, ciao. Tschüss. So. Habt ihr schon mitgekriegt, war, dass heute hier wer echt einen Gesprächspartner braucht, der sollte hier die Telefonnummer anrufen, dann suche ich ihm jemanden. Ich bin heute irgendwie nicht Gesprächspartner tauglich, aber wer einen Gesprächspartner braucht, hier glauben, die Nummer. Die Stimme zu erkennen oder erkannt zu und ich meine jetzt für Frank haben wir auch, war doch schön, oder? Hätte ich mich auch unterhalten mit Theresa. Die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Genau, aber ich muss euch jetzt vertrösten. Gesprächspartner suche geht erst nach den Nachrichten weiter, weil wir kommen jetzt nämlich zum Zusammenschnitt der letzten Sendung. Die letzte Sendung war ja mit Fanny. Und da ist dann der Zusammenschnitt durch David etwas länger geworden. Aber wer jetzt unbedingt ein Telefonierbedürfnis hat. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, und dann hören wir uns doch jetzt mal den Zusammenschnitt der letzten Sendung an, würde ich an der Stelle mal sagen. Der Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Hier ist er. Nach den Nachrichten geht's dann unter dieser Telefonnummer weiter für Leute, die dann aber wirklich müssen begründen, welcher Art Gesprächspartner sie brauchen und schwupp, suche ich ihnen den. Ja, hier nochmal die Telefonnummer, aber ihr müsst eben wissen, was für einen Gesprächspartner ihr unbedingt braucht. Und wenn ihr euch, sagen wir mal, über die Feinheiten altgriechischer Grammatik unterhalten wollt, ey, das ist eure Nummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die gesachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Aber jetzt erstmal hier. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, und jetzt aber der Zusammenschnitt der letzten Sendung, endlich. Geschichte einer Band. 38. Hallo, mein Name ist David, ich komme aus dem großartigen Berlin und bin ein alter Kumpel von Jürgen Kuttner, den ihr sicher alle kennt. Das ist ein wirklich großartiger Typ und wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Zum Beispiel mit unserer neuen Band The Talk Funkers, die wir letztes Jahr erst zusammen mit unserem großartigen Freund Bernd gegründet hatten. Irgendwann überlegten wir uns so aus einer Laune heraus, vielleicht mal in den sagenumwogenen Irak zu touren, was wir auch kurzerhand taten. Und nun war es endlich soweit, gerade noch die blühenden Landschaften des nördlichen Irak unter uns und schon landeten wir mit unserem Tramp-Helikopter im absolut großartigen Bagdad. Und der Flughafen hatte so einiges zu bieten, zum Beispiel eine deutsch sprechende, Rauchwaren verkaufende Kurde namens Leila, mit der sich Jürgen sofort angeregt unterhielt, bis Bernd anrief, um uns damit zu überraschen, dass er sich ebenfalls auf dem Flughafen, aber in einer Kneipe namens Tralala befand, was uns darauf brachte, dass Sachsen-Anhalt wegen einer gleichnamigen Hallenser-Gaststätte schon nicht mehr existieren dürfte und wie denn wohl die korrekte Übersetzung dieser Sachsen-Anhalt-These ins Lateinische lauten müsste. Wie wär's denn, wenn er die Sache hier weiter in der Kneipe behandeln täte? So. Mach ich jetzt hier Kneipenkulturprogramm oder was? Wer weiß, vielleicht können die Leute hier ja so ein bisschen Lateinisch. Bestenfalls ein Vino Veritas, oder? Ihr wolltet da sowieso rüberkommen. Da hat er recht. Ja und? Ja, hast du dem irgendwas entgegenzusetzen? Ceterum censeo Carthaginem delendam esse. So ein Quatsch, komm, lass uns rübergehen, ich hab Durst. Okay. Bis gleich, Bernd. Bis gleich. Hey Mann, das ist eine absolut coole Kneipe, sag ich dir. Ja. Hey. So sieht's aus. Hey Leute, hier bin ich. Hey Mann. Bernd. Hey Kumpels, was wollt ihr trinken? Bier. Hey, großartig, ich auch. Two beers for my friends from Berlin here, please. Jetzt wir Berliner, sag ich euch. Hey Mann, Bernd, ich freue mich, dich wiederzusehen. Na, kick mal, aber ich freu mal da hoch über ditte. Ich kicke mal. Hey, Mann. Ohne Fleisch und Beine. Hast du schon jemanden kennengelernt hier? Ich, nö, aber ich bin ja so lange hier. Seit wann? Naja, seit 5 Halben, würde ich mal sagen.

Endlich ist es soweit. Gib Gummi 03, der erste offizielle Gummistiefel-Weitwurfverein Deutschlands, geht ins Trainingscamp und KenFM ist live dabei. Ich könnte auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren, aber sie wirken zu vernünftig. Du mitmachen, du vorbeikommen. Dann sei Sonntag 14 bis 18 Uhr im Nike Park, Chausseestraße 96 in die Hauptstadt. Und Gäste sind auch Olli Welke, Lou Richter und die Gummifetischisten aus der Fritz-Redaktion. Und weil das Werfen von Gummistiefeln in Finnland kultiviert wurde, wird uns die finnische Band Kusimeki bis zum Finish der Übung erheitern. KenFM im Gib Gummi 03 Trainingscamp. Live aus dem Nike Park in Berlin, umsonst und draußen und nur solange der Schweißfuß reicht. Das riecht nach Kult. KenFM, die Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Und im Radio Fritz. Wohin gehst du, mein Kind, wenn der Regen rinnt und das Haar hängt dir nass ins Gesicht? Wenn dein Gestern wie Glas zerbricht und dein Morgen wie Sand zerrinnt, wohin gehst du, mein Kind? Im Regen stehen die Bauarbeiter, warum machen sie nicht weiter? Die Leute stehen, sie gehen nicht weiter, denn die Angst ist ihr Begleiter. Ist es die Angst vor Schulden um das Haus, um den neuen Wagen? Ist es die Angst um den Job? Ist es die Angst, im Bett zu versagen? Wohin gehst du, mein Kind, wenn der Herbst beginnt und die Blätter drehen sich im Kreis? Wenn dein Herz keine Antwort weiß auf die Frage nach Liebe und Glück, begleitest du mich ein Stück. Im Regen stehen die Bauarbeiter, warum machen sie nicht weiter? Die Leute stehen, sie gehen nicht weiter, denn die Angst ist ihr Begleiter. Ist es die Angst vor Schulden um das Haus, um den neuen Wagen? Ist es die Angst um den Job? Ist es die Angst, im Bett zu versagen? Wohin gehst du, mein Kind, wenn es dunkel wird und der Mond sich kalt oben zeigt? Wenn der Mediendschungel schweigt und die Katze schreit wie ein Kind und der Wind weht wie der Wind. Im Regen stehen die Bauarbeiter, warum machen sie nicht weiter? Die Leute stehen, sie gehen nicht weiter, denn die Angst ist ihr Begleiter. Ist es die Angst vor Schulden um das Haus, um den neuen Wagen? Ist es die Angst um den Job? Ist es die Angst, im Bett zu versagen? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir machen heute Gesprächspartnersuche. Also hier können unter dieser Telefonnummer Leute anrufen, die jetzt dringend einen Gesprächspartner brauchen, auch genau wissen, warum sie ihn brauchen, wofür sie ihn brauchen, welche Qualifikationen er haben müsste. Wenn sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl. 0331 für Potsdam 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Und ich würde mich dann darum bekümmern, dass ihr den Gesprächspartner findet. Hallo, wer bist du denn da? Mario. Mario? Ja. Du brauchst einen Gesprächspartner? Ja. Wofür denn? Ja, ich wollte mal fragen, ob irgendjemand weiß, wie man was gewinnen kann. Weil ich kann nirgendwo was gewinnen. Und es kotzt mich langsam an. Dafür brauchen wir keinen Gesprächspartner. Du willst wissen, wie man irgendwo was gewinnen kann? Ja. Naja, aber das weiß man ja nicht. Wenn nicht einer wüsste, wäre er blöde, wenn er das sagen würde, oder? Denn dann würde er selber nicht mehr gewinnen. Kann ja immer nur einer gewinnen. Ja, oder über Sport. Verstehst du? Also du brauchst jetzt gewissermaßen einen Gesprächspartner, der komplett blöde ist. Ja. Aber ein Gesprächspartner, der komplett blöde ist, gewinnt ja auch nichts. Außer so ein total Trottelwettbewerb. Willst du einen Trottelwettbewerb gewinnen? Ja. Meinetwegen, bist erst am Trottelwettbewerb heute. So, hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja. Ich bin Markus. Ich Markus. Ich frage an dich. An mich? Genau, ich wollte wissen, wie Fanny Van Lang geschrieben wird. Das ist eine gute Frage. F-U-N-N-Y. Genau. Und dann wie Beethoven. Nur eben Van Dann, ne? Genau, und diese Dann? www.fanny-van-dannen, von Dann, Doppel-N-D-A-N-N-E-N.de. Gut, cool, das war's doch schon. Steht alle drinne. www.fannyvandannen.de. Gut, das war's doch schon, ciao. Super, tschüss. Toll. Hallo? Hallo. Wer bist denn du? Der Sebastian. Sag mal, meine Laune sinkt ja hier schon wieder auf den Nullpunkt. Warum? Aber auf dem Absoluten. Das sind gewissermaßen 274 unter minus Celsius praktisch. Ach, erzähl nicht. Ja. Du brauchst einen Gesprächspartner? Hä? Du brauchst einen Gesprächspartner? Ja. Nee, glaube ich dir nicht. Du bist viel zu heiter und viel zu selbstbewusst und so prall praktisch. Prall? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du total prall bist? Und dass es nicht schön wirkt, wenn Leute so prall sind? Boah. Wenn ich so mit prallen tut, so, ja, genau. Das ist irgendwie, das ist der Fluch, der über dieser Sendung steht. Dass man so sein muss, wie alt bist du denn? 17. Praller David, wie heißt du? Sebastian, immer noch. Praller Sebastian. Wofür brauchst du einen Gesprächspartner? Ja, ich hab ein Problem. Und zwar, meine Freundin will nicht unbedingt mehr Sex mit mir haben. Ja. Ey, wisst ihr, was ich dir da vorschlagen würde? Ja. Nee, wisst ihr nicht? Nee. Was würde ich dir vorschlagen? Naja, siehste. Wisst ihr nicht? Nee, genau. Würde ich dir vorschlagen, dann such doch mal deine Freundin als Gesprächspartner auf. Dass du dich vielleicht mit der unterhältst. Ja, hab ich ja schon. Warte, du denkst jetzt, dass jetzt hier irgendein erwachsener Mann 45 Jahre anruft und sagt, ja, da hilft Bullrichsalz. Dann ist kein Halt mehr bei ihr. Nee. Mann, eine Freundin ist ja nicht wie ein kaputtes Auto. Wo man jetzt nur sagt, zack, und dann musst du da irgendwie überbrücken und dann läuft's wieder. Nee, so ist es ja nicht. Genau. Aber naja, sag doch, so ist es nicht. Ja. Von wem erwartest du denn da jetzt Aufklärung? Ich wundere mich halt nur. Sie sagt mir zum Beispiel, dass es nicht an mir liegt, sondern sie hat einfach keine Lust dazu. Ja. Aber sie ist echt so ein heißer Feger, kann man schon sagen. Und wenn ich dann so neben ihr liege oder so, dann kann ich einfach nicht Lust dazu. Sie ist tendenziell doch eher ein unheißer Feger. Naja, gut. Aber wie wäre denn das, wenn du mal die Freundin wechseln würdest? Naja, ich lieb's ja. Ach so. Das ist ja... Und würdest du die auch lieben, ohne Sex mit ihr zu haben? Was? Würdest du die auch lieben, ohne Sex mit ihr zu haben? Ja, das ist so eine Frage. Ja, eigentlich ja. Naja, dann liebst du ohne Sex. Und dann red nochmal mit ihr. Meinst du? Ja. Und das soll klappen? Nee. Oh, Versuch macht klug, wa? Das muss ja von ihr auskommen. Aber wenn sie mir sagt, ich soll sie dazu nicht drängen und so. Ja. Weil wenn ich mit ihr rede darüber, dann sagt sie, ich dränge sie dazu. Ach so. Na, dann drängen sie mal nicht. Und dann warte mal ab. Hab Geduld. Einfach ja nichts sagen und abwarten. Einfach nichts, genau. Schön hochziehen immer und nichts anmerken lassen. Ja, gut. Werde ich mal probieren. Okay. Wenn sie klappt, dann sag Bescheid, wa? Klar. Tschüss. Gut, danke. Ciao. So. Ah, hallo, brauchst du einen Gesprächspartner jetzt wirklich? Bist du dir sicher, dass du wirklich einen Gesprächspartner brauchst? Ja, selbstverständlich. Oder rufst du jetzt nur so an? Ich ruf nicht nur so an. Welche Qualifikation müsste der Gesprächspartner denn aufweisen? Naja, also Lust hätte ich so ein bisschen über Sex zu sprechen. Ah nee, Sex ist doof. Warum bitte? Ah naja, weil dann immer, wenn man dann immer hässliche Worte in den Mund nimmt und so. Das ist nicht so schön. Da muss man ja nicht, man kann ja über Erotik sprechen zum Beispiel. Naja, du hast aber eben Sex gesagt und nicht Erotik. Aber man kann sich ja auch über Erotik unterhalten. Naja, aber du willst dich aber nicht über Erotik unterhalten, sondern über Sex. Na, das stimmt wohl. Naja, siehst du. Ja, aber über Sex ist eben, über Sex kann man nur auf Englisch singen. Aha. Ja, das Leben ist hart, ha? So ein bisschen, ja. Ja, siehst du? Da hast du mit mir, da hat der mit seiner Freundin noch Glück, wa? Also ich will nicht mal über Sex reden. Warum nicht? Ist dir das peinlich oder was? Nee, ist mir nicht peinlich. Na, dann ist doch schick. Warum denn? Ist doch langweilig. Warum ist das langweilig? Ja, weil ja immer alle darüber reden wollen. Und immer alle dieselbe Scheiße erzählen. Was willst du da sagen? Wieso? Naja, bis wenn der... Wer brummelt denn da im Hintergrund schon wieder rum? Das ist meine Freundin. Naja, dann unterhalte ich doch ein bisschen mit der über Sex. Nein, geht gerade nicht. Wieso geht denn nicht? Na, weil sie gerade was anderes zu tun hat. Was denn? Sie ist gerade am Lutzen. Am was? Am Lutzen. Ah. Hallo? Hallo, Kuttner. Wer bist denn du? Ich bin Andreas. Andreas, und du brauchst den Gesprächspartner. Naja, sagen wir mal so, du brauchst anscheinend eben. Na, ich brauch keinen. Naja, gut, dann brauch einer ich von deinen... Ich will dir einen Gesprächspartner suchen, ja, wenn du einen Gesprächspartner nachdrücklich wirklich eben brauchst. Nein, doch, ich brauch einen. Wofür denn? Worüber denn? Na, ich würde zum Beispiel mal, also wir können ja zwei Themen machen. Ich hätte eins und er könnte auch eins sagen. Was hält man davon? Naja, aber worüber würdest du denn total gerne mal reden? Oder wo bist du denn total redegewandt und redesicher? Na, zum Beispiel ist mir letzter Zeit aufgefallen, dass es ziemlich viel Inkompetenz bei Radio-Nachrichtensprecher zum Beispiel gibt, die irgendwie nicht Wetter richtig aussprechen können oder ins und in verwechseln und ein und eins und ein Grad und eins Grad und so eine Sachen. Meinst du mich, sag mal? Nein, ich meine jetzt Nachrichten. Ah. Ich wurde ja, aber darüber willst du dich unterhalten? Na, das wäre mein Thema. Sag mal, das ist doch aber totale Zeitverschwendung. Findest du? Ja, naja, ich meine Radioansager, Radiomoderatoren, Radio, da hat man doch immer die Chance, man muss ja nicht hinhören. Ist doch super. Insofern hat man ein Problem weniger. Ja, das ist natürlich richtig. Aber könnte man nicht eigentlich davon ausgehen, dass wenn jemand seinen Job als Nachrichtensprecher ausübt, dass er den auch einigermaßen vernünftig macht? Ach naja, was hast du für einen Beruf? Ich habe gar keinen Beruf. Und machst du diesen vernünftig? Den mache ich einigermaßen vernünftig. Meinst du? Ja. Dass da kommen da nicht doch hin und wieder Beschwerden? Da kommen immer Beschwerden. Naja, siehst du. Dann würden die sich alle gerne über ihn unterhalten, der keinen Beruf hat und den nicht mal anständig ausübt. Doch, ich übe ihn ja anständig aus. Naja, aber warum kommen dann Beschwerden? Na, weil ich natürlich quasi für die anderen Schmarotzer bin. Die alle quasi einen Job haben. Von denen kommen die Beschwerden. Ach so. Ja, aber vielleicht willst du dich irgendwie, solltest du dich lieber darüber unterhalten, wie ist man mit Anstand arbeitslos? Und wie kann man als Arbeitsloser Leute beeindrucken, die selber eine Arbeit haben? Ja. So, dass sie vor einem den Hut ziehen. Das ist richtig. Das heißt, du bräuchtest jetzt gewissermaßen einen Mitarbeitslosen. Ja. Und ihr könntet euch jetzt gewissermaßen über Coolness-Strategien unter Arbeitslosen unterhalten. Naja, das ist natürlich die Sache, die, dass ich quasi dieses Thema ja schon intus habe, aber das andere Thema mich eigentlich viel mehr interessiert. Wieso? Weil nur weil du Nachrichtensprecher werden willst? Naja, sagen wir mal, weil ich mir vorstellen könnte, dass ich irgendwie, wenn ich da drei Zeilen zu lesen habe, dass ich die einigermaßen vernünftig runterbringe. Na, denn jetzt hier mal ins Bücherregal und greif mal rein. Ein Bücherregal. Ja, hast du keine Bücher? Natürlich. Sag mal, du bist ja arbeitslos, genau. Und jetzt nimm mal aber einen ordentlichen Buch, was das in sich hat. Nee, hier stell ich mal vor das Bücherregal und lies mal vor, was da so steht. Giovanni di Boccaccio. Ja, pass mal auf jetzt. Bist du schon aber gleich wieder gekündigt beim Radio? Es ist italienisch, entschuldige bitte. Boccaccio heißt er, naja, trotzdem. Das ist die Kamerun. Naja, aber die internationalen Staatsoberhäupter, die sind teilweise so ja auch italienisch. Ja, das stimmt allerdings. Und die muss man ja auch aussprechen. Hat man ja nicht immer Glück wie bei Putin. Okay, ich soll ja also ein deutsches Buch holen, möchtest du, ja? Naja, nee, lies mal vor, was hast du da noch? Was habe ich noch? Wonach steht denn der Sinn? Naja, weiß ich gar nicht, lies doch mal so eine Reihe vor hier. Oh, Echnaton. Was? Echnaton. Echnaton? Aha. Was ist ein Echnaton? Ist das eine Biografie oder ein Kunstbuch? Oder? Ein Buch über Grab. Ja, mach mal noch eins weiter. Schopenhauer. Ja, na gut, dann schreib mal Schopenhauer, nimm mal raus. Warte. Okay. Seite 183 aufschlagen? Ich weiß nicht, ob es so viel hatte. Wir gucken mal. Ach so. Wie viele Seiten hat es denn? Warte. Doch, hat es. 183. Ja, 183 ja. Und jetzt sucht ihr mal da den ersten Absatz. Warte, nicht so schnell. So, 180. 183. Hat es da einen Absatz? So. Hat es da einen Absatz auf der Seite? Das sind verschiedene Aphorismen. Ja, so in der Art. Ja, über, dann, dem quasi. Dann such mal den fünf Zeilen raus, Aphorismus. Ja, du hast den neuen richtigen Ansicht. Das geht nämlich ums Handeln. Naja, los, dann lies mal vor. Keiner kann wissen, wie ein anderer und auch nicht, wie er selbst in irgendeiner bestimmten Lage handeln wird, ehe er darin gewesen. Und nach bestandenen Proben ist es dem anderen und erst dann auch seiner selbst gewiss. Das war's? Das war's. Mach mal den nächsten nochmal. Noch einen? Ja. Handlungsgründe. Gesetz, wir wollen etwa wissen, steht wirklich so da, wie einer in einer Lage, in die wir ihn zu versetzen gedenken, handeln wird, so dürfen wir hierüber nicht auf sein Versprechen... Siehst du, da war jetzt schon handeln wird. Ja. Das ist das, worüber du dich aufregst. Sagen wir mal so, ich habe dieses Buch jetzt gerade rausgenommen und fange an zu lesen. Der Nachrichtensprecher macht den ganzen Tag an, als seine eigene Nachricht zu schreiben. Nee, macht er nicht, schreibt er nicht. Schreiben andere. Ach, die schreiben andere? Ja, er liest nur vor. Also gewissermaßen, da gibt's immer den Schopenhauer für das Wetter, der schreibt das alles auf. Und dann gibt's den, der wie du, der liest es dann vor. Ja. Und wenn er Pech hat, dadurch, dass das Wetter ganz frisch ist, ja, kommt es praktisch noch ein heißes Blatt bei ihm auf den Tisch. Du willst mir erzählen, der Nachrichtensprecher weiß 5 Minuten vorher noch nicht, was er vorhat. Unter Umständen. Uiuiui. Naja, wenn es aktuell ist, dann sag mal, willst du einen Nachrichtensprecher haben, der es ja irgendwie 48 Stunden geübt hat? Nee, ich würde einfach nur einen haben wollen, der 1 und 1 zum Beispiel auseinanderhalten kann. 1 und 1? Ja, 1 Grad. Nachts wird 1 Grad. Ach so, sag ich aber nicht. Stimmt, wird 1 Grad, da hast du recht. Wetter wird hinten mit ER geschrieben, ja. Sagt man nicht Wetter. Naja, ich meine, vielleicht finden wir jetzt jemanden, der sich mit dir über Radio-Nachrichtensprecher aufregen will. Wenn er ein Thema hat, dann reden wir über seins und über meins. Naja, mal sehen. Also wer sich jetzt hier über Nachrichtensprecher aufregen will, das ist die Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die gesachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. So, bin ich ja mal gespannt. Hallo? Hallo, wer bist du da? Anderer? Hallo, Anderer? Hallo? So, wer ist denn da? Hallo? Hi, guten Abend. Wer bist denn du? Hier ist Andrea. Andrea, du willst dich jetzt über Nachrichtensprecher aufregen? Nee, eigentlich nicht. Na, aber warum hast du denn jetzt angerufen? Und ich möchte mich unterhalten und etwas unterhalten werden. Langweilig. Ich möchte unterhalten werden. Jo. Wie war denn dein Name, junger Mann? Andreas. Andreas und Andrea. Ja. Super, ne? Na, passt ja wie Arsch auf Eimer, würde ich mal sagen, oder? Das kann ich auch sagen. Super. Und ihr meint, ihr könnt euch jetzt beide schön unterhalten? Vielleicht, aber vielleicht ein anderes Thema. Und unter so Umständen so unterhalten, dass sich andere Leute unterunterhalten fühlen. Eventuell. Na, eventuell. Das wäre natürlich, wobei das funktioniert natürlich schon immer ganz easy, wenn du jetzt so was total Laszives in die Stimme legst. Hast du doch schon. Naja, aber noch ein bisschen Laszives, weil das Radio natürlich, man muss es irgendwie nochmal richtig fett machen. Vielleicht musst du die Latte nicht gleich so hochhängen, Kuttner. Naja, doch, man muss ja erstmal, dass ein bisschen der Ehrgeiz wach wird bei Andrea. Okay. Andrea, sag doch mal einen total lasziven Satz. Oh, war ja, nein, nicht im Radio. Naja, nein. Da kann du kannst doch gerade im Radio kann dir genau, da kann dir überhaupt ja nichts passieren. Oh, war ja. Man, du sollst ja kein. Zweimal gesagt. Nein, ich trau mich nicht. Naja, ich dann sag irgendeinen Satz, nur besonders lasziv. Kann ja auch von Schopenhauer sein. Soll ich mal bei lasziv gucken? Von dem habe ich mal was gehört, aber. Der ist nicht so für Frauen. Vielleicht. Nee, nicht vielleicht, ganz bestimmt sogar. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich werde 38 demnächst. Wirklich? Nee, ja, so hat sich das Mädel nicht vorgestellt. Kannst du gar nicht. Hatte einen, natürlich, die hat sich irgendwie schön in irgendwie so was. Ja, so was Pubertierendes, ja. Oder vielleicht, nee, sagen wir mal, 25-jährig vorgestellt. Du bist ja selber nicht. Stimmt's, Andrea? So ein bisschen. Die Stimme hat sich nicht sehr alt angehört. Nee, meine Stimme ist auch ein bisschen belegt. Wie alt bist du denn, Andrea? Und 18. Naja, siehste, da hat die eher andere Interessen. Ein bisschen. Was so Männer betrifft. Ja, auch. 38 ist ein bisschen alt. Ist echt ein bisschen. Aber unterhalten natürlich eigentlich nicht zu alt. Danke sehr. Ist schon echt ein bisschen sehr alt. Hey, hallo. Lass die doch mal entscheiden. Oder? Ist doch schon, da hat man doch schon so vollendes Geruch in der Nase, oder? Da denkt man doch, kann man vielleicht die Erdbeeren mitdüngen, aber. Ja, was macht man denn so mit 38? Naja, sitzt zum Beispiel hier zu Hause und versucht sich darüber Gedanken zu machen, warum manche Nachrichtensprecher so Sachen nicht auseinanderhalten können. Und ja, träumt von einer 17-jährigen Freundin. Nein, wie alt warst du, Andrea? Wie alt warst du? 18, leider. 18? Nein. Was heißt leider? Warum leider 18? Naja, eine 17-Jährige will. Ach so, nee. Hallo. Naja, so genau nimmt er das dann ohne. Kuttner. Ich kenn den. Nein, du kennst ihn gar nicht. Natürlich kenne ich dich. Nee, lass mal, mit Frauen ist erst mal. Andrea, du kicherst aber so unbedarft und da lass tiefstellig mir doch was anderes vor. Ich meine, klar ist verhebende Liebesmühe. Was soll man jetzt praktisch mit zum Kompost taufen, aber. Nur lass sie doch erstmal anfangen zu reden, vielleicht wird er dann. Ach, oh Mann! Nee, aber das wird doch, die kann sich da, wie kann sie den Kopf stellen, das wird dann elastiv. Das stimmt allerdings. Heute nicht mehr. Na, wieso denn? Du kannst doch mal so ein bisschen. Aha, machen. Kann ich doch so, ja, oder? War ich nicht im Irrlass tief? Oh, standen dir da nicht die Nackenhaare zu Berge? Oder? Und du hättest mal beim Andreas den Brustpelz sehen sollen, wie der sich umgerichtet hat. Bei meinem. Ich liege hier gerade auf dem Bett und. Ach Gott, Kinder, jetzt macht ihr doch nicht so fett und so direkt. Ihr sollt ein bisschen lastiv sein. Ich liege hier auf dem Bett und. Ah ja, ich habe mein Oberhemd schon total aufgerissen. Ja, Andreas. Ja, aber das war schon mal ein Anfang. Wofür, also sag mal. Oh Gott. Oh weia. Gott hat damit gar nichts zu tun. Genau. Jetzt fühle ich mich schlecht, na toll. Ja, richtig, zu Recht. Ja. Mach weiter so. Nicht lassiv, sondern einfach nur schlecht. Ja, fühl die Scheiße los. Genau. Ja. Jetzt fühle ich mal scheiße, Andrea. Es ist gleich 0 Uhr und es ist der 24. Februar und es ist kalt draußen und der Frühling soll endlich kommen, weil scheiß Wetter draußen ist. Weil was draußen ist? Scheiß Wetter. Sowas gibt es nicht. Das kann man lastiver sagen, scheiß Wetter, Andrea. Och Mann. Das kann man lastiver sagen, scheiß Wetter. Was heißt denn lastiv? Na, irgendwie so ein bisschen. Siehst du? Oder? Nee, naja, nicht. Nein, überhaupt gar nicht. Was? Aber dir kriegt er jetzt die Gänsehaut den Rücken runter. Oder hoch. Oder hoch. Kann ich Andi sagen? Wie? Andi. Ja, mach doch. Ja, da darfst du mich Andi nennen. Ja, mal auf jetzt kurz. Wieso denn? Was denn? Naja, wenn die jetzt sich schon für alte Säcke entschieden hat, dann kann ich das eigentlich auch sein. Also würdest du mir raten, nach dem Abi zu machen? Quatsch. Schön Quatsch machen. Quatsch? Ja, Quatsch kann man eigentlich immer machen. Vor dem Abi, nach dem Abi, beim Abi. Aber ich habe eigentlich vor, ein freiwilliges ökologisches Jahr zu machen. Fällt mir davon. Und denn? Na, danach. Was denn überall die Jugend hier mit so Windkrafträdern verunzieren oder was? Nee, im Ausland. Im Ausland, da kannst du das machen. Da willst du ja Windkrafträder überall hinstellen? Nö, auf dem Bauernhof arbeiten. Quatsch, die will da tief irgendwo am Strand liegen. Genau, rumregeln. Nee, da ist, glaube ich, ein bisschen kälter. Und junge Surfbrett-Transporteure beeindrucken. Ah. Erst versperrt, dass das Wetter scheiße ist und dann willst du dahin, wo es kälter ist? Was ist denn das für eine Logik? Na, mir geht's ja nicht darum. Worum geht's denn dann? Ich hab ja nicht nur Kerle im Kopf. Nein, davon reden wir doch gar nicht. Wir reden doch gerade von deinem scheiß Wetter. Genau. Und ökologisch und ja. Ist so eine Ausrede, weil du nicht weißt, was du machen sollst, oder? Richtig. Ja. Was willst du denn nochmal machen nach dem Abi? Naja, eben sowas, eben weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Naja, kannst du nicht was vernünftig machen? Heiraten und Kinder kriegen zum Beispiel. Ich glaube, da fühle ich mich noch nicht reif dafür. Ach, da fühlt man sich überhaupt nie reif dafür. Das muss man einfach machen. Das wahrscheinlich auch, aber ich glaube, nee, ich wohne noch zu Hause und ich will erstmal ausziehen und dann. Nee, das war die beste Geschichte. Ausziehen ist schon mal gut. Aber ich weiß nicht, meine Ausbildung. Und gerade Andi hat eine schöne Dreizimmerwohnung. Und wo? Steglitz. Allerdings ist es nur halb so groß wie 13. Ah, anderthalb Zimmer? Mhm. Also, Andrea, ist ein halbes Zimmer frei. Weit weg. Wie weit weg? Im Osten angesiedelt. Ach, weil du so eine Partytruller bist? Ecke? Und immer raus und mit dem Arsch wackeln und Milchkaffee trinken? Mensch. Du kennst die Bräute aber gut, ey. Naja, war jetzt mein Verdacht. Andrea, ist das so bei dir? Und nicht wissen, was du machen willst, außer ökologische Jahre. Hä? Und nicht wissen, was du machen willst, außer ökologische Jahre. Ja. Ja. Ja, na super. Person. Wie? Unwissenheit in Person. Ach Gottchen. Ach Mann. Leid oder was? Keine Ahnung, das ganze Leben kommt erst noch. Ich meine, ist doch egal, was. Na Quatsch, vielleicht, wenn du Pech hast, ist die Hälfte schon vorbei. Ich wollte gerade sagen, ey. Das wissen wir doch. Natürlich, das weißt du doch nicht. Nein. Na schwupp, morgen trittst du aus dem Haus und da fällt ein Ziegelstein vom Dach. Bomm. Aber dann ärgerst du dich aber, ja, dass du irgendwie die 18 Jahre nur rumgetrollert hast. Naja, und? Dann habe ich ein schönes Leben gehabt. Und dann hast du? Jetzt auf einmal wieder ein schönes Leben in Basel, ja, als Raum. Oder? Genau. Springst voll in den Fehler. Ich bin sprunghaft und ich bin eigentlich ein optimistischer Mensch. Eigentlich? Was heißt denn eigentlich ein optimistischer Mensch? Naja, dass man... Naja, dass ich, egal in welchen Situationen, da irgendwie immer noch Hoffnung habe, irgendwie. Ja, dass du dem fallenden Ziegelstein mit Gottvertrauen ins Auge schauen würdest, oder was? Dass er genau in der Mitte trifft, damit es nicht wehtut, oder? Mann, Andrea. Aber ein bisschen lasziv könntest du doch mal sein. Du kommst mal ohne Mutter heute. Wieso denn? Na, weil er doch nicht alles ist, nur lasziv sein. Nein, ist nicht alles, aber wer dann anfangen, oder? Ich meine, wenn ich, also, naja, jetzt ehrlich mal, hast du jetzt eine Frau am Telefon? Eine Willst Frau? Du, dass sie ein ein Mädchen, dass sie ein ökologisches Jahr macht oder dass sie lasziv ist? Na, wenn du da die Wahl hättest? Dann würde ich einfach mal mir wünschen, dass er mal den Mund aufmacht und ein bisschen was erzählt. Ja, ob aber. Lasziv oder nicht lasziv ist. Ja, aber lasziv ist doch besser. Ach, besser, ja, gut, natürlich. Ja. Was ist denn das? Mensch, hast du da nicht mal irgendein Fremdwörterbuch? Ich hab nur ein Synonymwörterbuch. Naja, dann kick's mal bei lasziv. Wie wird das geschrieben? L-A-S-Z-I-V. Hm. Oh. Hast du den Weibern jetzt noch irgendwie, wisst ihr? Und damit, mit sowas bist du nicht. Naja, nee. Früher musstest du den Küssen beibringen, heute musst du den noch irgendwie buchstabieren, weißt du? Vorher. Wie schreibt man das? Haha, das steht hier nicht drin, das ist nur ein Synonym-Wörterbuch. Ja. Mit Antonym. Was und steht denn dabei lasziv, Antonym? Was ist denn Antonym zu lasziv? Das Gegenteil, keine Ahnung. Na, was ist denn, Kika, hast du mal lasziv gefunden? Das ist ja da nicht. Ja, das steht ja da drin. Na, dann schreib mal, was steht denn stattdessen da? Na, da steht was von lauwarm und Lachs nachlässig. Keine Ahnung, oberflächlich. Lachs? Aber da steht nicht lasziv drin. Aber das müsste vor lauwarm stehen. Ich weiß. Was ist denn jetzt, aber gibt's da kein LAS-Wort? Cool, U kommt danach S, wa? Ja, oh, also Mann! Jetzt nicht nur Küssen buchstabieren, sondern der vorher noch das Alphabet beibringen. Das ist doch schrecklich, die ist 18 Jahre. Und will Abitur machen, ne? Ich bin schon fast rum, ja? Also. Ja. Sag mal, schafft man echt, ohne ja. Schreiben, ohne Schreiben gelernt zu haben? Natürlich. Nur weil mir das eine Wort. Echt, heute, also. So, wo ist jetzt lasziv? Da steht lasterhaft, lästerlich, lästermaul, lästig, latent. Mehr geht's da nicht. Dann ist es zu lau. Hast du aber Glück gehabt. Tja. Hast du jetzt wirklich vorgelesen oder hast du jetzt alles ausgedacht? In der richtigen Reihenfolge. Echt toll. Dann immer irgendwelche scheiße Werbung zu schreiben und da braucht man das Ding. Und, ja. Naja, lass ein Fremdwörterbuch hast du nicht da? Hm? Ein Fremdwörterbuch hast du nicht da? Hab ich leider nicht da. Hast du vielleicht ein Englischwörterbuch da? Was habe ich da? Naja, da findet man ja auch immer. Lateinischstämmige Wörter findet man da auch immer. Da wird dann lasziv mit SC geschrieben. Hm. LASC. Jetzt schau mal nach. Hat dann der Andi kein Zuhause? Weil ich finde, nein, du mach doch mal. Andi hat sein Abitur schon. Und der hat eine genaue Vorstellung, wie man Küssen schreibt und was lasziv ist. Ja, aber doch nicht mit dem Kind. Andrea. Okay, wie wird das geschrieben? Na, L-A-S-C. I-V. Da lässt aber auch nicht locker, oder? Nee, naja, wir müssen ja ein bisschen was beibringen. Oh. I-O-U-S. Das L, genau, L ist schon mal gut. Dann musst du zusehen, dass an dem L ein A angeklebt ist. Ich hab's gefunden und ich will es nicht vorlesen. Aber kapiert hast du es hoffentlich. Ja. Na, nicht ja, ja war jetzt aber auch gerade ja. Wieder nicht lassiv. Ja. Total lassiv. War ja ich so dörflich. Schlüpfrig, ja. Schlüpfrig! Jetzt kommt der Sache schon. Siehst du, lassiv ist doch ein bisschen was anderes, ein bisschen besser. Mensch, schlüpfrig. Wollüstig. Nein, wollüstig. Ja, ist aber auch ein bisschen zu fett. Lassiv ist so ein bisschen ist der Vorhang vor Wollüstigkeit. Verstehst du, so dass man so mäßig durchschauen kann? So die Stors praktisch. Die Stors. Die Stors, kennst du, wisst ihr, was Stors ja, sind? Klar, ja, du schon. Habt ihr ja keine Gardinen mehr zu Hause? Gardinen? Oh Gott. Nein, Gardinen, ja. Kick mal in einem Antonym-Wörterbuch nach, was die Gegenteil von Gardine ist. Steht wahrscheinlich Teppich da. Andrea? Ja. Ja, so hast du dir den Uni vorgestellt, oder? Ey, lass dich nicht mit Männern ein. Auf keinen Fall, da kannst du nur alles falsch machen. Da kommt man nicht drum rum. Juter, wieso denn? Kannst du ja lesbisch werden. Hast du irgendwie eine Menge Sorgen wegen, ja. Wie? Das bin ich leider nicht. Wieso? Kann man sie vielleicht ein bisschen antrainieren oder was? Ja, das habe ich schon probiert, aber es ist leider nicht. Wie denn? Wie hast du das probiert? Das wird ja aber auch interessant. Wie hast du, naja, nicht wie man lesbisch ist, sondern wie man lesbisch werden will. Trainieren. Ja, wenn man sich Sachen vorstellt mit Frauen, aber wenn es einen nicht anregt oder wenn man Frauen knutscht, aber wenn es einen halt nicht erregt, dann ist es halt nicht so. Und dann hast du schon mal Frauen geknutscht außer deiner Mutter? Ja. Und? Naja. War wie bei Mutti, wa? Nee. Ja, nicht mal? Ach so. Nein, dann ist er. Macht mich halt nicht an, ne? Täuschend, ja. Während Jungs küssen ist ja wie bei Vati, oder? Ja, das ist ein bisschen pervers. Ja, entschuldige, ja, nehme ich jetzt zurück. Seinen Vater zu küssen. Ja, war da jetzt ist wieso ditte, genau? Wieso was? Ist es pervers, seinen Vater zu küssen? Ja, aber. Würde man wohl Tag Vati sagen. Andere Kerle knutscht? Wie bitte? Wenn man sich vorstellt, seinen Vater so zu küssen, wie man andere Kerle knutscht. Habe ich ja nicht gesagt, so zu küssen. Naja, aber. Ich habe nur versucht, eine Brücke herzustellen, dass, wenn man seinen Vater küsst, küsst man einen Mann. Und wenn man einen anderen Kerl küsst, küsst man ohne einen Mann. Ist sicher ein großer Unterschied dabei, aber irgendeine Berührungsfläche muss es ja doch geben. Der Mund zum Beispiel. Oberlippe, Unterlippe, genau. Wie bitte? Will ich nicht vergleichen. Will ich nicht vergleichen? Ja. Will nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ökologisches, ja, weiß ich auch nicht. Wieso denn Kino? Weil ich jetzt wissen will, was in dem nächsten Kino läuft. Ach, weißt du solltest mal richtig mit einem erwachsenen 31-jährigen Mann aussehen. Oder wie alt warst du, Andreas? 38. Richtig mal mit einem 38-jährigen Mann aussehen. Aber da habe ich eigentlich kein Interesse. Der küsst wie Vati, du. Ach, Quatsch, macht er gar nicht. Nicht? Nein. Wie denn dann? Wie Mutti? Nee, wie ein 38-jähriger Mann, aber... Ach so, Nicht mit einem Kind. Ja, nee, das ist dann irgendwie... Oh, da hat man dann den Geschmack des Todes auf der Lippe. Ob ich einen Bart habe? Ja. Ja. Ja, ein bisschen. So länger oder mehr kurz? Na, eher kurz. Sag mal, Andreas. Ja, bitte. Ist bei dir die Leichenstarre eigentlich schon eingetreten? Noch nicht, wieso? Ja, nur so. Ja, bei 38, oder? Ich bin ja eigentlich der Radiomoderator. Na, älter. Welcher? Du. Wo, wer? Na, du. Na, du, na, du. Jetzt nicht so lasziv, liebe Fräulein. Ach, ihr seid ja blöd. Überhaupt ja, gar nicht. Männer. Ihr seid bescheuert. Natürlich. Nein, stimmt da überhaupt nicht. Natürlich. Nein, du weißt nicht, was du willst. Ich hör das erste Mal diese olle Sendung. Was heißt hier diese olle Sendung? Was machst du eigentlich nach dem Abi? Siehst du? Meine seriöse Frage. Ah, da ist die feine Dame. Schon bumm, wieder kommt sie ins Schleudern. Sie hört zum ersten Mal diese Sendung. Erstes Mal die Sendung? Gleich durch. Ich weiß gar nicht, was sie will. Oh, eine Frechheit. Du bist ein Glückskind, Hase. Jetzt ist er eingeschnappt, die, die Motte, oder? Hey, jetzt schnapp doch mal wieder aus, Andrea, Mensch. Ah. Na, so hört es sich echt an, wenn Frauen ausschnappen. Frauen? Ja, überschnappen. Hallo, Andrea. Ja. Hier ist der liebe Onkel vom Radio. Dürfen wir noch mit dir sprechen, oder müssen wir... Böse Onkel. Ja, hier. Der böse Onkel, die Kinderüberraschung. Ja. Hallo. Mit Babybro wie Abziehbilder. Andrea. Oder? Da hast du da jetzt ein bisschen Spaß? Andrea, guck mal, was der Onkel machen kann. Hör auf, ich muss lachen. Ja, lach nicht so, denn ist denn, denkt die, dass sie verscheißert wird. Andrea! Ich muss sie doch gut stimmen, das ist ein Jugendsender hier. Ja, das stimmt natürlich. Die werden da jetzt hat er wieder quasi die Chefetage dazu. Ja, ja. Die wollen noch. Hallo Andrea. Was denn? Was kann ich denn tun für dich, dass ich, dass du denkst, das ist aber ein dufter Jugendmoderator? Sag was Nettes. Was denn? Was Nettes. Na, was denn was Nettes? Was man einem jungen Mädchen sagt. Na, was soll man einem jungen Mädchen Nettes sagen, sag mal? Ja, nee, die wissen ja nicht mal, was sie nach dem Abi machen sollen. Oh, warte. Ach, Andrea, du bist aber echt eine Retzenanruferin. Was denn ist? Eine Retzenanruferin. Ach ja? Willst du sowas hören? Das war doch voll verlogen, hast du das nicht gemerkt? Na und? Siehste? Ist das schrecklich, oder? Die jungen Menschen, echt, lassen sich voll lügen, nur ja. Das Hauptsort kommt ihnen irgendwie zu Pass. Mann, Andrea, du musst der Wirklichkeit ins Auge schauen. Und die Wirklichkeit ist 38-jährig und hat nach 1,5 Zimmerwohnung in Steglitz. Da kommt nichts Besseres mehr. Echt, deine beste, nein, deine beste Zeit ist vorbei. Jetzt musst du anfangen, Kompromisse zu machen. Dich mit der Realität, dich mit der Realität arrangieren. Wie bitte? Was für Männer? Knackige junge, Männer? Knackige Männer, die da draußen rumhüpfen. Junge, knackige Männer. Und nur darauf warten, dass ich anspringe. Die junge, knackige Männer sind wie Tankstellenbrötchen. Machst du so krr und dann pfff. Dann ist over. Nee, aber sie hat schon recht. Sie sollte vielleicht lieber in ihrem Revier fischen irgendwie. Ja, die soll uns nicht anmachen hier, oder? Nee, finde ich auch nicht so. Finde ich auch. Dann sucht euch eine andere. Ja, diese Anbaggerei immer. Hm. Weißt du, hört das erste Mal die Sendung und hat nichts zu tun, als rumzubaggern. Richtig. Was heißt hier richtig? Davon war überhaupt gar nichts zu merken, ich dass du baggerst. Sagen, sowas nicht zu baggern? Nee, war jetzt auch bloß. Siehst du, ich wollte bloß. Und dann merkst du noch, und dann ist er noch verlogen, oder? Naja. Andrea, was soll aus dir mal werden? Was Besseres als aus dir. Oh, der war jetzt aber hart. Was denn? Willst du in der Sparkasse anfangen oder was? Kredite nein, verkaufen? Ich werde Umweltschützerin. Umweltschützerin! Umweltschützerin! Oh Gott, die arme Umwelt! Ehrlich mal. Hallo Umwelt! Ich bin die Andrea, ich bin 18 Jahre. Wie geht's dir denn, Umwelt? Ja, soll ich dich schützen? Ja. Und denn? Meinst du, kommt die Umwelt an und ja, ah, Andrea, schütz mich! Die hat nur auf sie gewartet, natürlich. Schütz mich! Hier trampeln immer 38 Männer über den Rasen. Schütz mich! Was machst du denn dann? Na, ich werde die 38-Jährigen zerstückeln und als Dünger auf die Felder tun. Boah. Super, und dann Gewaltfantasien. Echt, wieder zu viel ProSieben gekickt, Andrea. Nee, das kommt bei mir schon so. Wie willst du dir denn schützen, die Umwelt? Nein, will ich bei Projekten mitarbeiten. Ach, das Effektivste ist dann die ganze Menschheit ausrotten. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, genau, wirklich effektiver Umweltschutz. Hm. Ja, das lässt sich ja wohl schwer umsetzen. Wie oft duschst du am Tag, Andrea? Ich? Ja. Na, nicht jeden Tag. Nicht jeden Tag? Nee, warum denn? Na, weiß ich auch nicht, weil ich das jetzt von einem anständigen, sauberen 18-jährigen Mädel erwartet hätte, dass sie wenigstens immer am Tag duscht. Mindestens. Sag mal, du. Es gibt auch Katzenwäsche? Ja, super. Und dann beklagst du hier den irgendwie angeblichen Fäulnisgeruch von Andreas. Wasserspar, das ist gut für die Umwelt. Ja. Naja. Und das heißt ja nicht, dass ich nur einmal die Woche dusche. Was heißt denn das dann Genau, was heißt denn das dann? Alle 2 Tage. Manchmal auch alle 3. Im Winter manchmal auch nur alle 3. Ach, hast du nur kaltes Wasser oder was? Wie bitte? Na, weil du vom Winter redest. Nee. Na, was hat denn die Jahreszeit mit dem Dusch zu tun? Ich habe die Jahreszeit damit gar nicht in Verbindung gebracht. Du hast Winter gesagt. Ist okay, die Jahreszeit? Winter? Wann? Eben hast du Winter gesagt. Im Winter nur alle 3 Tage. Sag mal, du hast ja ein schlechtes Ding. Du hast Alzheimer. Vielleicht bist du ja nicht 18, vielleicht bist du schon 81. Und weißt du überhaupt ja nicht mehr. Und fällst jetzt nochmal in so eine juvenile Phase zurück. Hast du das alles hinter dir und denkst, was mache ich nach dem Abi? Vielleicht hättest du dich mal vorher fragen sollen, vor dem Abi, was du machst. Genau. Was hast du denn vor dem Abi eigentlich gemacht, Andrea? Oh. Ja, weißt du nicht genau, oder? Da habe ich im Sandkasten gespielt. Nein. Doch. Den ganzen Tag? Mensch, Andrea. Sag nochmal, was wird mit dir? Ich bin eigentlich ja eher pessimistisch. Wie bitte? Ein glücklicher Mensch. Warum bitte? Meinst du? Mal. Ach. Wie willst du das machen mit dem glücklichen Menschen? Das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Glücklich werden wollen sie alle. Ich weiß. Das ist aber nur ganz wenigen gegeben. Denkst nein, du, du hast ein Recht? Gar nicht. Denkst du, du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein? Hab ich gesagt? Nee. Nee, ich frage ja nur. Nee. Hast du nicht? Aber man hat die Möglichkeit, man hat eine kleine Chance. Das stimmt. die Hoffnung darauf, ein Recht zu haben, das hat sie. Aber eben auch nur, wenn man sich recht schnell mit der Wirklichkeit arrangiert und die ist 38-jährig und wohnt in einem Steglitz. Das ist die Wirklichkeit. Unter anderem. Die gucke ich mir jetzt aber noch nicht an, die gucke ich mir ja später an. Hast du vollkommen recht. Naja, aber jetzt sieht die noch gerade halbwegs akzeptabel aus. Ja, doch, ich kann mich sehen lassen. Genau. Na und? Na und? In einem halben Jahr sind da, ist ja schon übersät von Altersflecken. Wenn, dann krieg jetzt hin. Mensch, Andrea. Müde. Ja? Ja. Ja, jetzt klingt's aber auch total ningelig. Ja. Jetzt, der Daumen bewegt sich schon in Richtung Mund, oder? Hey. So wie das ein 81... Genau. Eine 81 in ihrer juvenilen Phase befindliche Omi so macht... Andrea! Mir wurde gerade gesagt, ich soll leise sein. Von wem denn? Vom Heimpersonal? Weil die anderen Rentner schon schlafen? Andrea, von wem? Von meiner lieben Schwester. Ja, Krankenschwester. So, Andrea, was machen wir da jetzt mit dir? Wie alt ist denn deine Schwester angeblich? Angeblich? Ja. Die ist schon fast 30. Na, dann gib die doch mal ans Telefon. Warte, und ihr wohnt beide noch im Kinderzimmer? Die ist vielleicht mal schon ausgezogen, es gab zu Besuch hier, das ist doch wohl egal. Ach so, aber im Kinderzimmer? Nein. Wie laut sprichst du denn? Ich habe ein lautes Organ. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Vorlautet Organ. Ja. Ja auch. Ja. So, Kinder. Ihr seid ja gar nicht lustig. Nee, genauso wie du. Aber du sprühst echt über vor Witz. Da haben wir Glück gehabt, sonst wären wir jetzt hier drei unlustig. Aber so ist eben eine Blume der Lustigkeit dabei. Andrea, hol doch mal deine Schwester. Nee. Warum nicht? Weil die schon genervt ist. Ja, die soll sich ja dann quasi entnerven, indem sie ein bisschen mit uns spricht. Ja, kannst sagen, hier sind zwei Kerle, die sind auch schon komplett genervt. Und zwar von ihrer Schwester. Und die ist ja wahrscheinlich auch von dir genervt, oder? Ach ja, bestimmt schon ihr ganzes Leben. Genau, dann sag ich, da sind zwei andere, die auch von dir genervt sind. Die wird mich mit dem Arsch aus dem Zimmer befördern. Dich? Ja. Na, ist doch nicht schlecht. Ich soll jetzt reinkommen. Das lasse ich aber nicht zu. Das lasse ich aber nicht zu. Na gut. Muskelkater. Wovon denn? Ah, da will ich gar nicht wissen. Von Sport. Ja, Gummihops, oder? Nee, Judo. Judo. Judo. Ja, Andrea. Ach, ist doch egal. Na, dann machen wir mal Schluss, wa? Jo, glaub auch. Hier. Tschüss, Andrea. Ja, tschüss. Tschüss, Andreas. Danke, Kuttner. Tschüss. Tschüss. Jeder braucht einen, der einem sagt, dass man toll ist. Jeder braucht mindestens einen, doch besser sind zwei. Jeder braucht zwei, denn wenn der eine mal weg muss, hat man noch immer den anderen dabei. Mit dir ist jeder Spaziergang ein Open-Air-Festival. Das sagte er wirklich und er sagte auch, die Zeit vergeht viel zu schnell. Und sie dachte bloß, wie werde ich ihn los, ohne ihn arg zu verletzen. Sie kamen an eine Bushaltestelle und sie schlug vor, sich zu setzen. Und als sie saßen, da sagte sie, hör mal zu, wir sind zu verschieden. Ich finde dich sehr sympathisch, aber ich werde dich nie lieben. Du musst dir eine andere suchen, es gibt ja so viele Frauen. Er sah sie an und hinter ihr das Gesicht von Andy McDowell. Er schwieg eine Weile und sagte, na gut, das muss ich akzeptieren. Danke für die klaren Worte, es ist gut, keine Zeit zu verlieren. Jeder braucht einen, der einem sagt, dass man toll ist. Jeder braucht mindestens einen, doch besser sind zwei. Jeder braucht zwei, denn wenn der eine mal weg muss, hat man noch immer den anderen dabei. Es war eine laue Sommernacht mit unzähligen Sternen. Trotzdem waren Eiszapfen da, sie hingen an den Laternen. Er hatte sie noch nie gesehen und sagte, guck dir das an. Sie lachte, ach, die Eiszapfen, die sind da seit Weihnachten dran. Das war eine Dekorationsidee der Geschäftsleute in dieser Straße. Sie lächelte schon komisch, dass sie die Dinger vergaßen. Auch er lächelte ein bisschen, dann stand sie auf und ging. Er saß noch da unter dem Mond, der halb am Himmel hing. Dann sah er Andy McDowell an und sie fragte ihn, bist du okay? Er sah ihr in die Augen und sagte, sowas tut immer weh. Eine Ablehnung schmerzt immer, das ist doch ganz normal. Und sie hat weiter gelächelt, für ihn und für L'Oreal. Jeder braucht einen, der einem sagt, dass man toll ist. Jeder braucht mindestens einen, noch besser sind zwei. Jeder braucht zwei, denn wenn der eine mal weg muss, hat man noch immer den anderen dabei. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Also ihr sucht sind jetzt Menschen, Anrufer, die... Achso, hier ist nochmal die andere Telefonnummer. Wenn die ist natürlich geschaltet, könnt ihr auch anrufen. Ach, das Band 0331 für Potsdam 731 39 32. Machen wir nach den Nachrichten. Also gesucht werden Menschen, die jetzt tatsächlich einen Gesprächspartner brauchen. Wer wirklich einen Gesprächspartner braucht... Ah, Mann. Oh, das Band muss ich auch noch spielen. Der soll jetzt hier anrufen. Hallo? Hallöchen, morgen. Morgen. Du brauchst einen Gesprächspartner? Ja. Wofür denn? Also, ich hab da sehr viele Themen. Also, hier ist erstmal Daniel. Wer? Daniel. Wer? Wer bist du? Wer? Daniel aus Gramsow. Ja. Und du brauchst jetzt einen Gesprächspartner? Du brauchst einen Gesprächspartner? Richtig. Oder du denkst, du könntest jetzt mit jedem Gesprächspartner fertig werden? Warten nun. Also, ich brauche einen Gesprächspartner. Wofür denn? Na, also da gibt es verschiedene Sachen. Also erstmal, auch wenn ein bisschen altmodisch oder so ist, Briefmarken oder Sexualität oder Krankheiten. Na, Sexualität haben wir jetzt schon durch. Wieso so, Krankheiten? Na, zum Beispiel Lungenentzündung. Warum nicht? Aber was soll man sich da unterhalten? Du brauchst einen Arzt. Naja, vielleicht, ja, aber über Briefmarken könnte man... Du brauchst einen Arzt oder eine Freundin oder einen Briefmarkenbriefpartner. Ja. Naja, sag ich doch, darum brauchst du eine Freundin, weil du jetzt keine mehr hast. Ja, unter anderem. Und dann bist du praktisch auch schwach auf der Lunge und da brauchst du den Arzt. Ja, aber ich und hab... Und sammelst Briefmarken und brauchst jetzt noch einen Tauschpartner. Ja. Ja, aber das funktioniert doch so im Radio praktisch nicht. Aber man kann sich... Da kann man doch keine Briefmarken tauschen. Aber die Adresse kann man doch austauschen. Nee, aber doch nicht im Radio. Aber, na klar, du musst... Nein! Ja, aber man könnte sich doch mal über unterhalten. Worüber? Na, über Briefmarken. Na, wie denn? Na, also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Briefmarken, also die gesammelt habe, raushole. Ja, und denn? Na, und dann wenn du die vorliest, meinst du? Ja. Lass du die Briefmarken, lies mal, dann hol mal ein Album raus und lies mal so kurz an. Okay, Moment. Jetzt lies mal vor. Lenin. Was? Lenin. Lenin. Ja. Weiter. Na richtig, so die Zeile durch. Achso, nee, also ich hab sie bloß gesammelt und ich hab bloß die Briefmarken, da untersteht ach, das. Ist aber kein ordentlicher Sammler, man muss sie doch ins Album machen. Na, ich hab die doch im Album. Achso, na, dann liest doch mal deine Briefmarken vor, Seite 3. Seite 3? Ja. Okay, Deutschland. Hast du da nur eine Marke auf Seite 3? Nee. Beethoven. Weiter? Hier Haydn. Ja, weiter? Und, naja, diese ganzen, ja, die ganzen, nee, also die ganzen Komponisten. Genau. Die ganzen Formel-1-Fahrer. Nee, die sind außer so. Die DDR, weißt du? Ja. Ja, und ich wollte noch mal sagen, stimmt, Beethoven, der alte Zoni. Ja, super. So, naja, dann mache ich nämlich mal, weil ich doch hier gerade gesagt habe, hier ist der halbautomatische Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Der also halbautomatische Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Dann hören wir uns jetzt mal den Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter an. Ihr habt doch gleichzeitig die Möglichkeit, da anzurufen. Und ihr habt jetzt außerdem ein paar Minuten Zeit, euch mal konzentriert zu überlegen, ob ihr wirklich einen Gesprächspartner braucht. Wenn ihr wirklich einen Gesprächspartner braucht, ich bin der, der ihn euch besorgt, mit Sicherheit. Also da müsst ihr bloß irgendwie die Kriterien formulieren. Schwupp, der hat keinen anderen eine Chance, sondern ihr kriegt wirklich einen Gesprächspartner nach Maß. Da müsst ihr aber auch wissen, worüber ihr, warum, mit wem, in welcher Art und Weise reden wollt. Und das müsstet ihr dann auch artikulieren können. Ja? Also wie gesagt, noch ein paar Minuten Zeit und dann... Hier ist der Gesprächspartnerbesorger und das ist Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter vom letzten Mal. Spreche ich schon drauf? Nun, Kuttner. Also, ich muss jetzt doch ein bisschen Kritik an deiner Gestaltung der Sendung üben. Genau, aus folgenden Gründen. Eigentlich wollte ich mit dir die Lateinfrage endgültig klären. Nun weiß ich nicht genau, was die Frage war. Das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Hallo, ich bin's Wolle. Sag mal, Kuttner, ich hab dich seit 3 Wochen nicht angerufen und zwar muss ich dir jetzt erklären, dass ich irgendwie geschädigt wurde durch mein Telefon. Und nicht ich selber hab mich geschädigt, sondern man hat mir mein Telefon geschädigt. Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Ich weiß ja nicht, wie man Telemissbrauch schreibt. Jedenfalls habe ich hier so einen Kumpel bei mir oder einen Bekannten bei mir, der hat auch einen Bekannten gehabt und die haben heimlich hinter meinem Rücken haben die telefoniert und zwar nicht nur so normale Gespräche, wie bei zum Beispiel jetzt bei dir auf den halbautomatischen Anrufbeantworter, sondern so ja Erotik-Hotlines haben die angerufen. Das habe ich erst nachträglich erfahren und ich bin ganz entsetzt, deswegen habe ich mich die letzten 3 Wochen nicht bei dir gemeldet. Ich habe aber trotzdem, trotz dieser schrecklichen Rechnung, die ich gekriegt habe, die Erotik-Hotlines, die kosten ja fast schon 169,64 €. Und da bin ich ja auch ein bisschen entsetzt gewesen und Telefonrechnung hin, Telefonrechnung her. Ich habe heute Nachrichten empfangen und die möchte ich dir mal gerne vorspielen. Ich werde jetzt gleich mal die Taste drücken, es geht nämlich um Polizei, Polizei, bis gleich, ciao. Die Polizei will Fahndungsmeldungen künftig bundesweit per SMS auf Mobiltelefone von Bürgern verschicken. Bundesinnenminister Schily sagte zum offiziellen Start, damit bekomme die Polizei ein vielversprechendes Instrument. Möglich sei auch, Fahndungsfotos zu versenden. Interessierte müssen sich auf der Internetseite des Bundeskriminalamtes registrieren. Angesprochen sind Leute mit Berufen im öffentlichen Raum wie Taxi- und Busfahrer, Tankstellenangestellte und Kellner. Und Kellner, also ich klicke jetzt auf. Vom Eise befreit, aus dem Gulli in den Fluss. Jetzt werde ich ein Weilchen reisen mit den Flussweisen, deren Bett man tritt mit dem Fuß. Und ich frage mich, was man wohl im Ministerium machen darf, was man im Fernsehen nicht machen darf. Klirr, die Schneeflocke. Übrigens, also was unterscheidet einen Psychiater von einem Verrückten oder Idioten? Der weiße Kittel sozusagen, da würde ich sagen, ist ein Treppenwitz. Ja, hallo Kuttner, hier ist Christoph, ich komme aus Prenzlberg. Ich wollte dir nur mal helfen und dir mal sagen, was ein Treppenwitz ist. Ein Treppenwitz ist, ich hab's im Duden nachgeschlagen, witzige oder treffende Antwort, die einen zu spät, sozusagen erst beim Gehen auf der Treppe einfällt. Ja, hallo Jürgen Grüttner, also ich verstehe wirklich nicht, warum du da schon, ich weiß nicht, so wie zwei Sendungen mit dich mit dem Thema befasst, dass es da keinen Anhalt nicht gibt. Also ich meine, verstehe ich einfach nicht. Man könnte doch höchstens mal auch mal darüber sprechen, warum es Preußen überhaupt nicht mehr gibt. Ich fand das immer ungerecht, dass ausgerechnet Preußen amputiert und zerschlagen wurde. Der Hitlerfaschismus ist bekanntlich nicht in Preußen, sondern unter den Bajuwaren in München entstanden. Man kann auch darüber sprechen, über den Unsinn des Begriffes neue Bundesländer. Brandenburg zum Beispiel, bevor es ein Teil Preußens wurde, das gab es schon vor 500 Jahren. Aber das Land Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, das haben erst die Besatzungsmächte 1945 gegründet im Zusammenhang mit der Zerstörung des Staates Preußen. Was war denn das für ein Titel vor den letzten Nachrichten? Jetzt um 12:30. Was war das denn überhaupt? Also lange jetzt sprechen, ich wollte mal den Kollegen da sprechen, nicht Pie. Papala Pap! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Sam Ham, The Joker's Poem. Solltest du mich lachen sehen, ist dies nur äußerer Schein. Mein Lächeln geht nicht ins Innere rein. Kannst du mein Inneres erschauen? Erfasste dich nur leeres Grauen. Kann ich auf deinen Tränen bauen? Dein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. Fritz Info. Das Wetter um 0:33 Uhr, das Wetter nachts bewölkt bei minus 1 bis plus 1 Grad. Morgen bleibt es trübe mit vereinzeltem Schneefall bei 1 bis 3 Grad. Und jetzt die Meldung mit Grisha Sedelke. Die Zahl der Erdbebentoten in Marokko ist erheblich gestiegen. Sie wird jetzt offiziell mit mindestens 447 angegeben. Die marokkanische Regierung hat zwei besonders betroffene Regionen an der Mittelmeerküste zum Katastrophengebiet erklärt. Langzeitstudenten in Berlin müssen vom Sommersemester 2005 an Studiengebühren bezahlen. Der Senat beschloss, dass ab dem 15. Semester 500 Euro pro Semester fällig wären. Die Regelung gilt übergangsweise, bis sich SPD und PDS über die geplanten Studienkonten einigen. US-Präsident Bush will ein Verbot der sogenannten Homo-Ehe in der Verfassung festschreiben lassen. Der Kongress solle so schnell wie möglich einen entsprechenden Zusatz zum US-Grundgesetz verabschieden, forderte Bush in Washington. Die Ehe müsse ausdrücklich nur eine Verbindung zwischen Mann und Frau sein. Vertreter von 55 Staaten haben auf der AIDS-Konferenz in Dublin eine gemeinsame Resolution verabschiedet. Damit soll der Kampf gegen die Immunschwächekrankheit vor allem in Osteuropa und in Zentralasien verstärkt werden. Bis zum Jahr 2005 sollen vorrangig dort Medikamente an rund 100.000 HIV-Infizierte verteilt werden. Und zum Sport. Im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions League trennten sich Bayern München und Real Madrid 1:1. Makay hatte die Bayern in Führung gebracht, den Ausgleich schaffte Roberto Carlos nach einem Fehler von Torhüter Kahn. Unterverkehr Fritz, derzeit keine Meldung, fahrt schön vorsichtig. Samstag, 6. März. Die Echo-Verleihung 2004 im ICC Berlin. Und Fritz präsentiert den Echo. Mit dabei Anastasia, Scooter, Wolfsheim, Dick Brave and the Backbeats, Wir sind Helden, Enrique Iglesias, Pink, Kylie Minogue und vielleicht du. Denn Fritz hat 100.000 Karten für den Echo in Berlin. Und diese 10.000 Echo-Karten sind nicht etwa für uns. Nein! Diese 1.000 Echo-Karten verteilen wir so lange an euch, bis alle beide weg sind. Der Echo-Karten-Countdown. Ab kommenden Dienstag und im Radio. Fritz! Frauen setzen Weinen oft als Waffe ein. Das denken Männer, die sonst ganz okay sind. Da sieht man dann, wie weit wir noch entfernt sind von einem fairen Umgang miteinander. Ich selbst finde Frauen sehr sympathisch. Das hat wahrscheinlich hormonelle Gründe. Ich bin jetzt 44 und ich muss sagen, ich habe mit Frauen sehr gute Erfahrungen gemacht. Frauen dieser Welt, könnt ihr mich hören? Frauen dieser Welt, ich will nicht hören. Ich will mich auch nicht einschleimen, das würde ich nie wagen. Alles, was ich will, ist Hallo sagen. Natürlich gibt es schlimme Frauen, spermageile Luder, die für Luxus alles tun, und Mamis, die üble Machos züchten. Verona Feldbusch, ich hör jetzt auf. Nein, nein, das ist nicht meine Welt. Und ich würde auch nie auf die Idee kommen zu sagen, Frauen, bitte rettet die Welt. Das tun sie Tag für Tag. Frauen dieser Welt, könnt ihr mich hören? Frauen dieser Welt, ich will nicht stören. Ich will mich auch nicht einschleimen, das würde ich nie wagen. Alles, was ich will, ist Hallo sagen. Ich habe schon als junger Mensch begriffen, dass Männer sehr viel Schaden anrichten. Damals habe ich mich für die Kunst entschieden, die ist gesellschaftlich nicht wichtig. Ich dachte, dann kann an meiner Stelle eine Frau ihre Ideen verwirklichen. Ich habe also ganz bewusst auf eine Karriere in Wirtschaft oder Politik verzichtet. Leider ist so viel soziale Intelligenz für Männer eher untypisch und manche behaupten sogar, sie sei das Gegenteil von Sexappeal. Frauen dieser Welt, könnt ihr mich hören? Frauen dieser Welt, ich will nicht stören. Ich will mich auch nicht einschleimen, das würde ich nie wagen. Alles, was ich will, ist Hallo sagen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Also wenn jetzt zu so später Stunde wirklich jemand noch einen Gesprächspartner braucht, wirklich dringend braucht, wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder anrufen. Erkannt zu haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Und ich bin sehr kritisch, wenn ich jetzt sein. Bitte an die Telefonnummer. Vorwahl. 0331 für Potsdam. 70 97 110. Oder an jede andere Stelle. Sehr kritisch. Hallo, wer bist denn du? Naja, hallo? Hallo. War meine Kritik drungen. Roman! Ja, grüß dich, hallo. Hallo, du brauchst einen Gesprächspartner. Ja, ich würde gerne über Fernbeziehungen sprechen. Über Fernbeziehungen? Ja. Ach so, das klingt ja vielversprechend. Ja. Hast du jetzt eine Vorstellung? So, eher ein Mann oder eine Frau? Eher eine Frau, bitte. Eher eine Frau? Ja. Oh. Eine Frau, die schon Erfahrung gemacht hat das, damit. Das ist immer nicht so leicht. Aber mal kicken, ob wir jetzt hier eine Frau finden, die... Hallo, bist du eine Frau, die... bist du eine Frau, die Erfahrung mit... bist du eine Frau, die Erfahrung mit Fernbeziehungen hat? Na, offensichtlich nicht. Hallo, bist du eine Frau? Hallo? Du bist keine Frau, wa? Ich bin jetzt schon auf Sendung, so direkt rein. Ja, naja, schwuppt das jetzt so hier. Ja, hab ich auch ein bisschen erschrocken. Ja. Das Radio leiser stellen, das hab ich jetzt nicht. Ja, so ist es. Naja, ja, ist keine Frage. Hast du denn Erfahrung mit Fernbeziehung? Wo wohnst du denn eigentlich? Ich wohne in Kreuzberg. Na, das ist doch nicht weit weg. Nee. Ja, da kannst du doch praktisch auch keine Erfahrung mit Fernbeziehung haben. Ja, ich hatte mal eine in Hamburg. Ja, da ist meine jetzt auch gerade. Wo bist du, Roman, wo bist du denn? Berlin. Wo denn da genauer? Tempelhof. Tempelhof? Genau. Genau, und meine Freundin kommt auch aus Hamburg. Und der junge Kreuzberger, wie heißt denn der mit dem Vornamen? Thorsten, aber ich bin nicht mehr jung, ich bin 30. Thorsten? Naja, wenn er schon mal Fernbeziehungen hatte. Ja, naja, dann ist es vielleicht doch. Thorsten, könntest du dir denn vorstellen, dass du einem Tempelhofer, dass du mit dem eine gemeinsame Sprache findest? Ich denke schon. Ja, bist du sicher? Ja. Ich meine, da liegt aber auch eine Kulturgrenze zwischen Tempelhof und Kreuzberg. Ich bin ja kein geborener Kreuzberg, ich komme aus Spandau eigentlich. Ach, Spandauer Volksblattleser und so früher. Ja, das habe ich nie gelesen. Ja, naja, schöne Beamtenzeitung. Ja, also habe ich mich richtig für interessiert. Und Roman, wärst du denn jetzt erpicht auf die Erfahrung eines 30-jährigen Ex-Spandauers, der jetzt in Kreuzberg wohnt und schon mal eine Freundin in Hamburg hatte? Ja, warum nicht? Wunderbar. Aber ich meine, der hat ja keine Freundin mehr in Hamburg. Also das ist irgendwie, also du musst schon irgendwie eine denkt der Tatsache sein, dass das alles irgendwie eine traurige Wendung nehmen würde, das Gespräch. Ja, kann sein. Aber oder möchtest du lieber jemanden haben, der eine funktionierende Fernbeziehung? Na, solange er Erfahrung hat oder sie Erfahrung hat mit Fernbeziehung, ist mir das egal. Aber Erfahrung hast du, Thorsten, ja, mit der Fernbeziehung. Ich schon, ja, ich aber nur, dass es eben total in die Hose gegangen ist, oder? Da wollen wir uns mal nichts vormachen. Es hat sich ausgelaufen. Hat sich ausgelaufen. Und es hing auch schon ein bisschen mit der Entfernung zusammen. Ich denke schon. Ja, und hast du dir dann im Nachhinein jetzt Gedanken darüber gemacht, wie das hätte anders kommen können und Gedanken, die du praktisch jetzt dann auch dem Roman mitteilen könntest, dass dessen Fernbeziehung jetzt nicht auch einfach so ausläuft? Dazu braucht er ja keinen Ratschlag, glaube ich. Das läuft ja von alleine aus. Kommt auf die Konstellation an, wie die beiden so miteinander zu tun haben. Und dann mach das mal. Dann gibt ihm da mal gute Ratschläge. Also ist es bei euch denn nur an der Entfernung jetzt gescheitert oder noch an anderen Sachen? Wie groß ist denn die Entfernung von Kreuzberg nach Hamburg? Ich denke mal, das sind ungefähr 398,34 Kilometer. Und von Tempelhof aus? Ja, kommt fast aufs selbe hinaus. wo ist denn, aber von Kreuzberg ist weiter nach Hamburg als von Tempelhof, oder? Ja. Siehst du, dann ist ja ein Zug, dann hast du ja noch eine viel größere Fernbeziehung praktisch gehabt, als Roman jetzt hat. Ja. Der ist ja näher dran, ne? So. Wie lange wart ihr denn zusammen? Stehen die Sterne günstig? Ja, wir waren 3 Monate zusammen. Ach Gott, das ist doch ja nicht. Das ist ja 3 Monate, ist ja nicht wirklich lange. Ja, das ist, das war allerdings auch in der Zeit, ich meine, ich bin jetzt 30, damals war ich 21. Ja, gut, ich bin jetzt 23. Bist 23. Na, das ist wieder vergleichbar. Wie alt ist denn deine Freundin? Wie bitte? Wie alt ist denn deine Freundin? Meine Freundin ist 21. Ist 21, ne? Seid da so ungefähr auf dem Level. Meine war so ein bisschen älter. Ja. Und ich war da noch ein bisschen jung halt irgendwie und das ist vielleicht auch so ein bisschen daran gekippt. Ach so. Dass Sophie vielleicht doch ein bisschen reifer war und so weiter. Und ja. Sag mal, das ist aber bei dir aber auch schon ewig her, Thorsten, oder? Ja, 9 Jahre, ja. Und das war die einzige Fernbeziehung, die du je hattest? Nee, ich hatte auch mal eine aus Brasilien. Das ist ja eine ganz Fernbeziehung. Ja, okay, das war aber nur für ein paar Monate eine richtige Fernbeziehung. Ja, na gut, aus Brasilien würde ich mich ja nicht einlassen. Also Hamburg ist mir schon schwer genug gefallen, das überhaupt zu machen. Das ist auch meine erste Fernbeziehung. Ah ja. Und wie gesagt, wir haben da so ein bisschen Probleme. Also vor allen Dingen meine Freundin, weil sie mit der Entfernung halt nicht zurechtkommt und man sich halt gerade 2 bis 3 Wochen sieht. Ja, aber ihr habt euch schon kennengelernt, als sie schon so fern. Ja, das war von vornherein so gewesen, ja. Also ja. Ich habe in Berlin gewohnt und ich auch nicht in Hamburg, sondern von vornherein war das so. Und für uns beide halt das erste Mal, dass das eine Fernbeziehung ist. Und wir haben halt gesagt, okay, wir probieren es mal aus. Aber jetzt sind wir etwas über ein Jahr zusammen. Ja. Wir sehen uns irgendwie circa alle 2 bis 3 Wochen. Ja. Und wie ist es dann, wenn ihr euch seht? Dann ist toll. Ja, dann ist alles wunderbar. Also es gibt keinen Streit und man genießt halt die Zeit voll und ganz, jede Sekunde. Und natürlich der Abschied am Bahnhof ist natürlich auch mal ätzend dann. Ne? Mhm. Die Tränen immer sehr nah. Naja, und wie gesagt, dann ist immer... Ach, du auch den Tränen nah? Ja, das hat sie sogar schon ein paar Mal geschafft, ja. Ach, das ist ja schön. Ja, nee, es ist wirklich schlimm. Also wenn man dann die Tage so genossen hat, dann, ob das dann ein Wochenende war oder eine Woche. Aber das beeindruckt ja Frauen irgendwie doch, wa? Männer, die heulen können, oder? Weiß ich nicht, aber das letzte Mal zum Beispiel, als ich in Hamburg war, war das ganz schlimm, ja? Also weil sie dann nicht mehr aufgehört hat. Mm. Und das ging schon eine ganze Weile und dann habe ich mich da so mitreißen lassen, ja. Also es war dann ging schon nahe, ja. Aber steht da auch die Frage im Raum, wird später mal irgendwie so zusammenleben oder irgendwie wer dann wohin geht? Ja, das ist nämlich genau das Thema. Und zwar habe ich erst studiert, habe das jetzt abgebrochen, das Studium. Was denn studiert? Bitte? Was denn studiert? Ich habe Jura studiert. Aber warum hast du das abgebrochen? Weil es mir einfach zu lange dauert und weil ich kein Interesse mehr daran hatte. Oh, na dann hast du aber auch keine guten Karten für eine Fernbeziehung. Wieso? Naja, wenn du jetzt gewissermaßen so dich davon, also von davon, dass es möglicherweise ein bisschen länger dauert, schon so umreißen lässt? Naja, nee, es hat auch noch andere Ursachen, warum ich damit aufgehört habe. Weil, wie gesagt, ich bin auch nicht so der Typ fürs Studium anscheinend gewesen jetzt, weil mir alles zu groß, die Uni und so, und ich bin jemand, der gerne Ausbildung machen würde. Naja gut, aber genau das ist das Thema, weil ich halt gerne Ausbildung machen möchte. Und sie natürlich jetzt darauf verpicht ist, warum ich denn nicht nach Hamburg ziehe. Mm-hmm. Ne? Und ist mir halt noch nicht, ist mir halt noch zu früh. Mm. Ja, also nach einem Jahr jetzt Fernbeziehung dann gleich zusammenzuziehen, das ist ja auch so ein Riesenschritt. Wie oft telefoniert ihr? Ja, jeden Tag. Jeden Tag, also da lernt man sich ja dann schon. Aber im Grunde könntest du schon nach Hamburg ziehen, oder? Theoretisch könnte ich nach Hamburg ziehen. Und ich meine, im Grunde würde es ja eigentlich über Plus machen im Verhältnis, also wenn man das jetzt mal mit Tempelhof vergleicht. Ja, klar, natürlich. Natürlich wäre das, ist halt, ich weiß halt nicht, ob ich bin mir halt nicht sicher, ne, also ich hätte halt ein bisschen Bedenken, dass wenn ich nach Hamburg ziehe und, naja gut, dann geht das nachher in die Brüche. Naja, dann ziehst du wieder zurück, nach Tempelhof. Hä? Dann ziehst du wieder schön nach Tempelhof zurück. Ja, sagen mir auch ganz viele. Viele Freunde sagen mir, Mensch, versuch's doch, geh doch das Risiko ein. Genau. Ja, aber ich bin das halt so unschlüssig, ja. Ah, ja, den Eindruck hat allerdings auch. Ja, ja. Das ist das Problem. Ne? Oh. Und ich habe halt hier, ich meine, ich fühle mich hier in Berlin ziemlich wohl. Ne? Klar, habe Familie und Freunde und so. Und die aufzugeben, ist natürlich auch nicht so einfach. Ne? Mhm. Und Sie nach Berlin zu überreden? Ja, nee, das würde sie sofort machen. Aber? Sie macht ja gerade ihre Ausbildung. Und ich meine, das kann man ja auch nicht erwarten, dass sie dann mittendrin ihre Ausbildung abbricht. Wie lange dauert die Ausbildung denn noch? Ja, das ist nämlich genau das Thema. 2 Jahre ungefähr noch. Und dann würde sie nach Berlin ziehen. Aber ob man jetzt 2 Jahre eine Fernbeziehung führen würde... oder führen möchte. Und vor allem, ob das überhaupt klappt, 2 Jahre, ja. Weil ich meine, wenn du schon so daran denkst, dann bist du der Sache gar nicht so richtig sicher, oder? Doch, das ist ja das Problem. Ich habe die Gefühle für meine Freunde sind ja stark genug, um eigentlich nach Hamburg zu ziehen. Aber irgendwas sagt mir halt, nee, lass es lieber sein erstmal, ja. Dieses Irgendwas. Bitte? Dieses Irgendwas ist wahrscheinlich dann, wird wahrscheinlich dann irgendwie immer. Aber eher die übliche Männerfeigheit, oder? Ja, das kann auch sein, ich weiß es nicht, ja. Würde ich auch gar nicht abstreiten, ja. Ja, aber wenn man was wirklich will, dann... Na gut. Ich verstehe dich ganz schlecht. Ach so. Ja, nee, wenn man was wirklich will, dann ja, ist halt das Problem auf jeden Fall, ja. Wenn man was wirklich will, dann ist es nicht das Problem, meinst du? Oder ich verstehe dich ganz schlecht gerade. Ach so, vielleicht ist die Leitung gerade schlecht. Ja. Ja, das muss man halt abwägen. Das kommt ja auch immer so... Ach, nee, das wird so kompliziert, das sage ich jetzt lieber alles nicht. Wieso denn? Sag doch mal. Jetzt wird's ja interessant. Nein, mir geht's so ein bisschen auch um dieses, da beschäftige ich mich in letzter Zeit ziemlich mit, um dieses Männer-Frauen-Spielen halt. Ja. Wie weit der Mann wirklich jetzt, den sogenannten, was dem Mann zugesprochen wird, ausspielen soll. Also dieses Machtspiel halt, was ich bis jetzt bei mir kennengelernt habe, dass es halt manchmal doch wirklich auch so eine Art Machtspiel, dass man irgendwie so ein bisschen spielen muss und so und dass, wenn man bestimmte Sachen nicht macht oder dass man, wenn man dann in so eine, in Anführungsstrichen Weichei-Rolle reinfällt, dass man dann auch da wieder so ein paar Minuspunkte hier und da kriegt. Also so ganz krass kann man das... Nee, das würde ich jetzt auf die Fernbeziehung... Also auf das... Nee, würde ich jetzt nicht darauf beziehen. Also. Ja, aber die Sachen, die halt generell stattfinden, zwischen den Geschlechtern, sage ich mal. Mhm. Das finde ich unheimlich kompliziert und kann da... Das würde von Hunderten bis Tausenden führen. Aber... Ach, du meinst das unabhängig von der Fernbeziehung? Also. Aber Roman, da bist du dir sicher, dass du da jetzt nicht so eine Männer-Mann-Frau-Macht-Spielnummer machst? Nee, das auf gar keinen Fall. Ja, das ist halt das Problem, wenn man das jetzt nicht macht, also wenn man jetzt zum Beispiel der Frau nachgeben würde, wie weit es denn wirklich einem was bringt, dass man dann, oder wie weit man dann wieder da was verlieren würde, an Achtung eventuell verlieren würde, manchmal läuft es auf einen darum geht's mir überhaupt nicht. Weg also, irgendwie. Es ist ja auch statistisch sogar festgelegt, dass sogar mehr Männer für ihre Frauen wegziehen. Also das ja, und verlieren sie da nicht dann an Achtung oder so, das ist halt... Ach so, echt? Also von der, also ja, ich hab mal mitbekommen, dass, also so hab ich das, ich weiß so gut, ist jetzt kein hohes Alter, aber wo Sachen, in denen ich nachgegeben habe, wo ich dann später rausbekommen habe, dass ich da irgendwie an Achtung verloren hast. Ja, also an dass die Frau den sie in mir gesehen hat, vielleicht gerade in dieser Fernbeziehung, da baut man ja dann doch schnell so eine Art Traumbild auf, denke ich mal. Oder man man lebt halt nicht zusammen. Ja, gut, das ist ja auch so ein Punkt, ne? Dass ich meine, darum geht's mir ja auch, dass dieser Schritt erstmal von Berlin nach Hamburg zu ziehen, ist ja erstmal ein großer Schritt. Und dann wäre es ja für mich auch komisch, ich ziehe nach Hamburg und erstmal eine eigene Wohnung. Ja. Ich meine, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, aber wäre allerdings vielleicht sogar eine Lösung, ja. Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mir eher wünschen, dann gleich mit dir zusammenzuziehen. Aber dann ist gleich wieder das Risiko, wenn man von der Fernbeziehung in die eigene Wohnung zieht, also zusammenzieht, ja. Aber man kennt sich ja nicht richtig. Bitte? Man kennt ja nicht seine ganzen Widerlichkeiten und die von dem anderen, also. Ja, gut, also. Aber Widerlichkeiten ist schöne Sache, ja. Ich habe festgestellt, dass sie eine Frau ist, die zu mir passt, ja. Also, das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine Gefahr, mit jemandem fernbeziehen zu haben und dann hinzuziehen und sein ganzes Zeug zu verlassen und dann dahin und, und das kann, ohne Schnarchen kann nach 3 Monaten auch zum Schluss führen. Ja, genau. So ganz kleine Sachen letztendlich. Ja, ja. Mann. Ja, Fernbeziehungen sind echt ein schwieriges Thema. Hochkompliziert. Ich bin von Grund auf, das ist auch so, also ein Freund von mir hat zu mir gesagt, sag mal Roman, ich habe das Gefühl, du fühlst dich eigentlich ganz wohl in der Fernbeziehung. Weil ich jemand bin, der seine Freundin nicht jeden Tag sehen muss und auch nicht alle zwei Tage sehen muss. Und genau das könnte zum Verhängnis werden, wenn man sich denn jeden Tag. Bitte? Könnte ja, dass da die Gefahr besteht ja, dass es zum Verhängnis werden könnte, wenn man sich denn wirklich jeden Tag sieht. Ja, das ist mein Problem. Also aber da bist du ja nicht so unglücklich mit der Fernbeziehung. Ja, aber teils, ja. Das ist immer das Problem. Das sind wie zwei Welten, wenn ich nach Hamburg fahre zum Beispiel. Dann geht ihr dir gleich sofort auf den Keks. Bitte? Dann geht ihr deine Freundin sofort auf den Keks. Nee, überhaupt nicht. Das ist genau der Punkt. Dann genieße ich die Zeit, ja, und möchte auch diesen auch gar nicht weg. Sobald ich dann aber wieder im Zug sitze und in Berlin ein, zwei Tage bin, ist das wieder eine ganz andere Welt. Dann fühle ich mich wieder wohl und ja, dann habe ich aber gar nicht das große Bedürfnis, gleich wieder nach Hamburg zu fahren oder sogar nach Hamburg zu ziehen oder so, ja. Oh, mach doch mal Urlaub zusammen. Bitte? Mach doch mal Urlaub zusammen, richtig lang. Ja, das ist auch geplant, ne. Das ist, wir wollen jetzt erstmal nach London vielleicht. Und dann im Sommer nach Sardinien oder so. Am besten nach Finnland in so ein altes kleines Haus irgendwo. Wo nicht, genau, wo nicht anders ist. Ja. Dann hoffen, dass es nicht wie bei Shining endet irgendwie. Bitte? Dass es nicht wie bei Shining endet. Oh Mann. Da sieht man es dann am liebsten. Ja, aber echt zwei Optimisten unter sich, ja. Ja, aber das wird, glaube ich, bei mir der springende Punkt sein, dass ich da einfach so, ich nenne es mal zweigeteilt, ja. Mal so. Für mich so glücklich dann in der Beziehung, wenn ich sie sehe und wenn sie bei mir ist, aber dann. Tja, was macht man denn da, ja? Das ist das Problem. Den weisen Rat eines 30-Jährigen kann ich hier nicht geben. Ja, aber liegt es denn an der Entscheidungsfreudigkeit oder an, wie Kunst schon sagte, ne, so ein bisschen dieser Mut oder Weichei? Ja, ich kenne dich ja nicht, ich kann nicht sagen, Weichei. Ja, nicht, ja, aber es ist halt, ist schon merkwürdig. Ja, also, dass du dich da nicht so glücklich fühlst, würde ich schon mal nicht als unbedingt gutes Omen sehen. Bitte? Dass du dich da nicht so wirklich glücklich fühlst, darauf würde ich schon achten. Wo ist glücklich, dass ich jetzt nicht. Ja, dass du da unsicher bist, würde ich schon mal als. Du meinst als Faktor nehmen, dass ich dann immer nicht. Mir so ein bisschen sehen. Als schlechte Zeichen würdest du ja, mit ich sehen. Ich weiß nicht, ob es schlecht ist. Vielleicht ist es auch besser, wenn es dann irgendwann nicht mehr ist und dir geht es danach viel besser. Ich weiß, ich will ja da nicht reinreden, aber man sollte da schon auf seine Grundstimmung, glaube ich, die man so im Alltag generell hat, achten vielleicht. Ja. Ja, genau das ist das Problem, dass ich halt. Die Gesellschaft von Frauen sehr genieße und dann. Von Frauen? Ja, ja. Also, ja, jetzt, was ihr jetzt denkt oder so. Ich bin treu oder so. Ich mache keinen Blödsinn oder so. Aber trotzdem genießt du die Freundschaft von. Oder das, du meinst, mit Frauen genießt du trotzdem dann. Wie die. Ja, ich bin halt gerne in der Gegenwart von Frauen. Ja, du bist also nicht absolut fixiert auf sie. Naja, doch. Wenn sie ist meine Freundin und die liebe ich ja auch. Deshalb bin ich auch nicht fremd oder so. Ne? Ach, das ist immer so eine komplizierte Geschichte, war ja, dieses ja. Mann-Frau-Ding. Immer dasselbe und immer so kompliziert. Ja. Aber hält einen von anderen Gedanken ab, auf jeden Fall. Ja, ne, das. Wobei hin und wieder werden andere Gedanken auch nicht unbedingt das Schlechteste, oder? Kommt drauf an, in welche Richtung die gehen, ja, klar. Also. Ja, das Problem ist ja auch, dass, wenn Probleme in der Fernbeziehung auftreten, man die ja nicht lösen kann, spontan, ne? Ja. Das ist immer auch das Problem, dass man hat dann irgendwie Ärger in der Beziehung oder so, man kann nicht immer eben sagen, ich komme mal kurz vorbei und wir klären das in Ruhe. Ja, sondern man muss immer alles am Telefon klären und das ist zum Beispiel eine Sache, die mich verdammt nervt, ja. Aber entstehen natürlich weniger Probleme, wa? Wenn man nicht miteinander zusammen ist. Na gut, dafür entstehen andere Probleme. Das ist ja genau das Problem, dass dann einfach andere Sachen dafür entstehen, weil man in der Fernbeziehung ist. Man kann die Sachen nicht konkret klären, also nicht spontan. Ja, man muss alles übers Telefon machen. Die Sachen lassen sich nicht so gut klären. Und man muss immer alles verschieben dann, ja. Und wenn man dann zusammen ist, ob jetzt in Hamburg oder in Berlin, entweder sind die Sachen dann schon vergessen, oder man möchte sie gerade in dem Moment nicht ansprechen, ja, weil man die Zeit lieber genießen möchte. Mhm. Also verschiebt man die Sache eher wieder. Ne? Oh, Roman, du merkst, so ein ausgeprägtes Problembewusstsein macht das Leben nicht einfacher, wa? Richtig, genau. Sag mal, wenn wir jetzt irgendwie, wir müssen jetzt doch zum Ende kommen, ja. Wenn du jetzt das Gespräch mit Thorsten resümieren würdest, ja. Dann war das also schon erstmal ein interessantes Gespräch. Ja. Hat es dir geholfen? Naja. Ja, nicht unbedingt. Super. Na, was will man mehr erwarten von einem interessanten Gespräch? Ja, genau. Ich danke euch, Ben. Ja. Okay, ja, tschüss. Ne? Tschüss. Schöne Nacht noch. Fernbeziehung. Naja, habe ich ja Gott sei Dank keine Ahnung von. Aber eben einen kompetenten Thorsten gehabt. Die Zeit ist rum. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich würde jetzt mal relativ entspannt tschüss sagen hier. Hallo, tschüss, tschüss, wa? Ja, hallo? Ja, hier ist Buschi. Ja, tschüss, Buschi. Hallo, tschüss, wa? Genau, tschüssi, wa? Tschüss. Tschüss und schlaf schön. Ja, mache ich. Ah, Tschüssikowski. Nein. Was heißt hier nein? Ja, Tschüssikowski, aber ich habe eine Fernbeziehung. Meine Freundin in Leipzig hat heute Geburtstag. Super. Und die sind eigentlich 0341 Nummer, wenn die müssen nicht auch anklopfen. Ja, da freut die dich, wenn die dich mit so schwerer Stimme hört, deine arme Freundin. Nein, tschüss. Habe ich heute bei ihr tapeziert. Schön. Tschüss. So, tschüss, wa? Sebastian sagt auch tschüss. Genau. Tschüssi, ne? Oh, Sticker. Ja, ja, genau. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Hallo. Tschüss. Tschüss. Tschüss. You know. Tschüss. But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, der Mai war mir gefolgen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen von Liebe, die Mutter war von ihm. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehält in Schnee. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehält in Schnee. Guten Nacht von einem zu dem anderen. 1.02 Uhr mit der Niemeyer-Rennen. Tag auch. We'd like for you to join us on this imaginary experience. Picture in your mind, a lady. Existence and meiosis, love, home. Niemand kennt sich mit der Bekämpfung von Winterdepressionen besser aus als die Skandinavier. Ihr könnt euch heute von der dänischen Band Broken Beats erfolgreich den Kältefrust beseitigen lassen. Als Support spielen Monotektoni und gestartet wird dieser Abend ab 20.30 Uhr mit vielen wunderbaren Kurzfilmen im Zentral Rochstraße, Ecke Dirksenstraße im S-Bahnbogen 131 in Berlin-Mitte. 6 Euro müsst ihr für den Eintritt mitbringen. Und im Radio hat André Langenfeld im Hip-Hop-Soundgarten ab 20 Uhr amtlichen Rap am Start und DJ Spinbad zu Gast im Studio. Und wie immer dienstags kommt ab 22 Uhr Jürgen Kuttner und mit ihm der Sprechfunk. Ihr Berlin-Konzert im Columbia Fritz wurde